So, das war jetzt Kuhglockenrock von Mountain, Mississippi Queen. Und jetzt können wir dann praktisch die Sendung anfangen mitten im Song, ich bin heute so kuschelig, werdet ihr schon gleich merken. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Nicht versteh. Lass uns darüber nicht mehr reden, du, ich seh nur noch dich. Lass uns irgendwas unternehmen, du, ich habe einen Tipp. Nimm mich im Arm und lieb mich nur, du, das gehört dazu. Lass uns glücklich sein, heut mal glücklich sein. Nur ich und du. Du hältst mich fest im Arm. Du, das genieß ich so. Alltagsstress, wo ist der? Oh, ist das gemein, oder? Ist das gemein? Oh. Nämlich, genau, wenn man es mal so nötig hat, dann... Liegt's an der CD, liegt's an mir, liegt's am Player, weiß ich auch nicht. Ich will mich hier nicht ungerecht über irgendwas, über irgendwen beschweren. Schade ist es. Sven Barnes hätte sein sollen, ist unvollständig geblieben. Kann man nichts machen. Was machen wir jetzt? Naja, dann sagen wir erstmal die Telefonnummer durch, dann sagen wir also eigentlich hätte ich es ja fast irgendwie erstmal wie eine erste Raterunde im Grunde. Ich habe jetzt schön Zettel gefunden, da staunt man ja dann doch. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Das ist sie, die Telefonnummer. Sag mal, ich habe jetzt mal echt, jetzt hört mal zu, ihr merkt euch mal kurz hier nochmal die Telefonnummer und dann machen wir vielleicht mal erst eine fremde Runde. Ich habe nämlich eigentlich ein bestimmtes Thema, das würde ich gleich sagen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, manchmal, 70 97 110. Manchmal wird man ja verrückt. Da liegt ein Zettel hier, auf dem steht, stabilisieren die Darmflora, senken den Blutdruck, regulieren den Cholesterinspiegel, helfen bei Gicht, entschlacken und entwässern, verhindern vorzeitigen Haarausfall und Ergrauen, vermitteln Heiterkeit und Spannkraft, lindern Nervosität und Lustlosigkeit, bieten Genuss ohne Reue, da sie nur wenig Kalorien enthalten. Was ist das denn? Stabili, wer da ungefähr eine Ahnung hat, sollte hier anrufen. Ich wiederhole nochmal. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Stabilisieren die Darmflora, senken den Blutdruck, regulieren den Cholesterinspiegel, helfen bei Gicht, entschlacken und entwässern. Verhindern vorzeitigen Haarausfall und Ergrauen, vermitteln Heiterkeit und Spannkraft, lindern Nervosität und Lustlosigkeit, bieten Genuss ohne Reue, da sie nur wenig Kalorien enthalten. Was ist das? Hallo? Ja, hallo. Wer ist denn da? Lev? Lev? Was ist das? Stabilisieren die Darmflora, senken den Blutdruck, regulieren den Cholesterinspiegel, helfen bei Gicht, Entschlacken und Entwässern und so weiter und so weiter. Du weißt es nicht. Nee, weiß ich nicht. Ah, dann weiß es niemand. Da müsste man jetzt wahrscheinlich nur bei Google eingeben, stabilisieren die Darmflora, senken den Blutdruck, regulieren den Cholesterinspiegel und schon hätte man eine vernünftige Antwort. könnt hier anrufen und Bescheid sagen. Lev! Ja? Sag mal, sitzt du im Auto? Das klingt so kühn nee, da bei dir. Ich hab hier Dings auf der Terrasse. Deswegen. Terrasse, na das ist ja auch nicht schlecht. Ja. So, Lev, was gibt's da Neues? Bei euch in Spandau gibt's da ein Sprichwort, das lautet. Entschuldigung, ich war in Spandau. Naja, wo waren denn da? Lichterfelde. Nein, Russland? Also, ich glaube, so viel kommen sich doch mehr. Was sagst du, Russland? Ah ja, stimmt, ja, genau, dann sag doch. Aber allerdings sieht man Deutsch, ich habe keinen Sprichwortverrat, ich hatte nicht die Zeit, das so einfach rauszurufen, aber... Oh nee. Doch. Oh nee. Ach komm, die letzten Wochen habe ich immer gemacht, da kann ich doch einmal raussetzen. Lev? Ja? Was treibt dich denn jetzt hier anzurufen? Ich habe ja noch gar nicht ein Thema gesagt. Naja, kannst du jetzt sagen. Vielleicht ja, ich würde gerne mal über, man redet ja so gerne und so leicht und so oft über ein erstes Mal. Erster Kuss, erste das Zigarette, doch, erste Freundin. Das lief doch gestern bei Holger Klein, oder nicht? Echt? Ja, natürlich, gestern war das Thema eure ersten Male, war das. Siehst du, na darüber will ich nicht reden. Ja. Sondern ich will über letzte Male reden. Die sind ja, ja eigentlich viel interessanter. Na, erste Male haben ja alle dieselben, oder? Also hat ja jeder irgendwann mal zum ersten Mal geküsst, zum ersten Mal geflogen, zum ersten Mal im Ausland gewesen, zum ersten Mal weiß ich was. Aber ja, was gibt es schon Sachen? Wie alt bist du, Lev? Ich bin 14. 14? Gibt es mit 14 schon Sachen, die man so zum letzten Mal gemacht hat? Ja, zum Beispiel mit 14. Da sagt irgendwie ein Bereich, was man zum letzten Mal gemacht hat. Also. Wie bitte? Es gibt vieles, was man das letzte Mal gemacht hat. Also kannst du ja mal irgendwie Themen... Nein, ich meine jetzt aber wirklich so zum letzten Mal in der Hoffnung nie wieder. Oder in der Behauptung nie wieder. Ja, Reifen geflickt. Wie, was heißt Reifen geflickt? Beim Fahrrad. Naja, das wird doch noch ein paar Mal passieren. Ja, aber in der Hoffnung, dass es nie mehr passiert hat. Nee, ich meine nicht in der Hoffnung, sondern mit dem festen Vorsatz nie wieder. Ach so. Den Vorsatz hast du ja nicht. Wenn er wieder platt ist, dann wirst du wieder flicken müssen. Naja, vielleicht irgendwie lernen, dass man es wieder lernt, mit dem Vorsatz nicht mehr aufzuhören, mit dem Lernen, beziehungsweise, dass man es nicht wieder vergisst. Wie, was nochmal? Nein, ein richtig letztes Mal. Gibt's kein letztes Mal? Guck mal, wenn man 14 ist, dann ist man doch schon bemüht, langsam erwachsen zu werden. Mhm. Das heißt, man ist bemüht, nicht mehr Kind zu sein. Ja. Das heißt, es gibt möglicherweise Sachen, die man macht, die aber eben Kinderkram sind, von denen man weiß, von denen hat man sich jetzt verabschiedet, man ist kein Kind mehr, das jetzt das letzte Mal. Das letzte Mal Kettenkarussell gefahren. Oder weiß ich was. Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev, Lev. Na, naja, ich würde ja gerne, sagen wir mal, so repräsentativ alle möglichen Bereiche abdecken. Lev! Ja. Was hältst du denn davor, wenn du dir ein bisschen Gedanken machst, nochmal überlegst und dich dann vielleicht nochmal meldest? Weiß nicht. Wieso weißt du nicht? Also mir fallen konkret keine Sachen ein, die ja, im Moment offensichtlich. Aber vielleicht überlegst du nochmal, vielleicht fällt dir dann irgendein furioses letztes Mal ein. Okay, dann machst du Musik oder nimmst noch jemand anderen rein? Dann mache ich mal eine ganz kurze Musik, die vielleicht ein bisschen mit dem, eine Minute, die mit dem zu tun hat, was wir eben besprochen haben, der ja die Verabschiedung von der Kindheit quasi. Okay, Lev. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Achso, willst du mich nicht drin, oder? Ja, nein. Ich würde jetzt mal Tschüss sagen und weitermachen. Du musst überlegen und dann rufst du nochmal an, okay? Okay. Okay, tschüss, Lev. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Ich binde eine Schürze um und feg die Stuben aus. Das Essen kochen kann ich nicht, dazu bin ich zu klein. Doch Staub hab ich schon oft gewischt, wie wird sich Mutti freuen? Ich habe auch ein Puppenkind, das ist so lieb und fein. Für dieses kann ich ganz allein die richtige Mutti sein. Oh, das geht doch zu Herzen, oder? Hallo, wer ist denn da? Mensch, Frank am Apparat hier. Eigentlich wollte ich nichts sagen zur Darmflora. Mich interessiert ein Titel, der um 20 Uhr gespielt wurde. Oh, da kann ich dir aber nicht weiterhelfen, weil ich den nicht gespielt habe. Frank, na sag mal, du hast aber ein Lachen, als ob bei dir langsam eine letzte Zigarette fällig wäre. Da hast du euch viel recht. Oder? Siehst du, das ist Menschenkenntnis. Ja. Frank, wie alt bist du denn? 61. 61? Da klappt dir die Kinnlade runter, aber da, ist so. Da klappt mir die Kinnlade runter. Und du willst wissen, was um 20 Uhr für ein Titel gespielt wurde? Das ist die Nummer, die auf eurer Internetseite steht, die man sich vertrauensvoll wenden kann. Ja, wenn man sich unterhalten will. Aber du bist ja der Ansager ist. Ja, ich bin der Ansager ist. Sag mal, um 20 Uhr könnte er fast nur der Kollege Langfeld gewesen sein. Ja, denke ich mal. Da musst du langfeld.de nachgucken, da steht seine Playlist. Der Hallo? Tipp ist top. Wie bitte? Der Tipp war top. Der Tipp war top, Frank! Ja, ja aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich einen Menschen mit so einer Lebenserfahrung, mit so einem Überblick gewissermaßen. 61, sag mal, da bist du ja noch, kennst du ja den Krieg fast noch, oder? Naja, nicht ganz. Thema 2007, weniger 61. Ja, nicht ganz, ist ja okay. Gut. 46, aber ich meine fast. Ja. Ja. Nee, aber von daher kannst du ja irgendwie... Bist du verheiratet? Warst du verheiratet? Ich habe alle Zeiten mitgemacht. Ob das die Rollerfahrer waren mit der Rock'n'Roll-Musik in den 50er Jahren. Ja. Oder die Beat-Musik in den 60er Jahren. Oder die Psychedelic-Musik in den 70er Jahren. Und jetzt bist du offensichtlich beim Hip-Hop stehen hängen geblieben. Ich bin vorhin mit dem Hund gegangen und habe in meinem Autoradio dieses Lied gehört, das fand ich gut, mich interessiert der Titel. Und das ist die Nummer, die ich angerufen habe von eurer Internetseite. Das merke ich. Du hast gesagt langfeld.de und da klicke ich rein. Ja, aber ich würde dich jetzt gerne noch in ein kurzes Gespräch verwickeln, ob du denn, du musst doch wahrscheinlich so ein paar letzte Male schon parat haben, oder? Die Leute wollen doch Musik hören, die interessiert doch niemand. Nein, aber jetzt ist doch ab 22 Uhr wird doch geredet. Und ab 22 Uhr wird Lebenserfahrung getankt. Und du scheinst mir jetzt richtig geradezu einen Lebenserfahrungstanker zu sein, der voll bis oben hin voller Lebenserfahrung ist. Und den eine oder andere beitragen könnte. Zum Thema. Ich wollte wissen, was die Darmflora stabilisiert. Das nicht eigentlich. Ich wollte nur, was stabilisiert denn die Darmflora? Leinsamen, Kürbiskerne. Ja. Woher wisst ihr das? Das ist doch geheime Nachkriegswissen, oder? Lebenserfahrung. Das ist Lebenserfahrung. Aber wozu braucht man eine stabile Darmflora? Na, überleg mal, vielleicht kommst du drauf. Nein, komm ich nicht drauf. Was passiert, wenn man instabile Darmflora hat? Na, das ist die mal so, mal mehr, mal weniger, mal Blüte. Einmal ihren Stuhlgang hat in 24 Stunden und nicht 20 Mal. Helfen die auch bei Gicht? Entschlacken und entwässern und verhindern vorzeitig den Haarausfall und dann grauen? Das mit dem Haarausfall. Das hat ja nicht auch... Was soll das nur verhindern? Kürbiskerne, der weiß ich auch nicht. Ja, das wisst ihr. Stimmt. Der kann eine richtige Menge Euro machen. Der wäre King, wa? Ja. Frank, letztes Mal ist das Thema heute. Die letzten Male, die man so... Irgendwie Sachen, die man so zum letzten Mal gemacht hat. Letzte Zigarette. Letztes Mal Alkohol getrunken. Letztes Mal geflogen. Letztes Mal... Gearbeitet. Letztes Mal nicht gearbeitet. Letztes Mal gearbeitet war vor 3 Jahren. Letztes Mal gearbeitet vor 3 Jahren? Ja. Was war denn das? Was du da gearbeitet hast? Ich war Büromensch. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ja. Ja. Ist doch schön. Oder? War das schön? War top. Ehrlich? Ja, meine Chefs waren immer zufrieden mit mir. Und jetzt bist du das, was man arbeitslos nennt. Und oder bist du so Vorruhestand? Wie funktioniert das? Ja, kann man sagen. Vorruhestand. Jawohl. Also eigentlich suchst jetzt nicht. Ich suche nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Hast du eine Vorstellung, wie alt du werden wirst? Ich meine, ist ja jetzt auch schwierig, wenn man sagt so 75. Da kann ich im Internet drin klicken, das sagen die mir, für 950, 95. Ja? Also wahrscheinlich hast du schon noch 15 Jahre, oder? Denk ich mal. Hast du dafür einen Plan gemacht? Da habe ich noch keinen Plan gemacht. 15 Jahre ist schon ganz schön viele, oder? Das finde ich gar nicht. Nee, naja, gut, okay. Du hättest... Ja, wenn du erst mal 16 bist, dann wirst du auch sagen, 15 Jahre ist ein bisschen wenig. Das soll es gewesen sein. Und dann kommt... Was? Oh, ja. Und die letzten 3 Jahre sind schon... Der Friedhof wird immer kürzer. Die letzten 3 Jahre sind schon wie im Fluge vergangen, oder was? Kann man so sagen. Eieiei. Und jetzt? Deine Leute, die wollen jetzt langsam wieder mal Musik hören, wenn die mit dem Auto unterwegs sind. Die wollen ja die Musik hören. Hier wird gesprochen. Du willst Musik hören, oder? Hallo? Ja. Ja, dann sag doch, dass du Musik hören willst. Sag doch nicht, die anderen wollen Musik hören. Ich möchte auch Musik hören. Was willst du denn für Musik hören? Na, den Titel, der um 20 Uhr gelaufen ist, ja. Titel nicht weiß. Ja, weiß ich doch auch nicht. Ich habe bis jetzt alle Titel rausgefunden, die ich rauskriegen wollte. Sing mal an. Wieder mal von Love All Against All. Habe ich jetzt nicht. Hast du jetzt nicht. Na, gut, den Spiel, was du gerade da hast. Irgendwas, was ich gerade da habe? Ja, das wusste ich bestimmt. Eher laut, eher leise, eher seltsam, eher... Ja, so wie alles andere auch. Ja, was ist denn wie alles? Ist ja nicht wie alles, ich spiele ja nicht Musik wie alles. Ich habe jetzt nicht den Titel parat. Ich habe dir ihn genannt, den wolltest du nicht spielen. Spiel Perfect Strangers von Deep Purple habe ich auch gerade nicht da. Habe ich wahrscheinlich auch gerade nicht da. Habt ihr denn keine MP3s oder sowas? Naja, aber doch nicht alle der Welt, sag mal. Nein, das ist ja wohl klar. Da kann man ja voll gut vorbereitet sein, wie man will. Ja. Oder Mensch. Some Velvet Morning von Nancy Sinatra und Lee Hazelwood. Nee, oh nee. Spitzenlied, das ist übrigens ein Popklassiker. Glaub ich dir. Soll ich mal aufschreiben. Soll jemand, du bist ja eher nicht so ganz das Frischeste, wa? Oder? Was es hier so an Zuhörerschaft gibt. Soll ich dir was Älteres spielen, meinst du eher? Nein, spiel was Aktuelles. Nein, komm, ich spiel halt für dich. Oder? Ist ja, schon... spiel was für mich. Für dich? Ja. Echt? Was Frank? Älteres. Für dich, was Älteres? Ja, ich mach jetzt die Lautsprecher wieder an. Ich drück auf den Telefonhörer den Ausschalter. Genau. Der ist mal derselbe. Und du spielst was Älteres für Frank. Genau, aber richtig volle Pulle musst du jetzt anmachen. Und da ich guck jetzt bei Langenfeld. Genau. Wie heißt der? Langenfeld.de. Ja, ich denke ja, Langenfeld.de. Das ist gut, das krieg ich raus. Das kriegst du raus, oder? Gut. Genau, okay. Ich sag mal, schönen Tag noch. Genau, Frank Tschüssikowski, tschüss mit Öl, ciao. Ja, bye-bye. Bye-bye. Raise a fuss, Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, that ain't for the summertime blues. Well, my mama, papa told my son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car, I go right next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work, I told the boss I was sick. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. I've got to take 3 weeks, I've got to have a fine vacation. I've got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, Nick is boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Double Cheer, Summertime Blues. Damit werden erwachsene Männer hier vom Sender unterhalten. Na, das ist doch schön. Nichtsdestotrotz, mein Thema, meine eigentliche Fragestellung, wenn jetzt der Kollege Klein hier erstes Mal gemacht hat, dann ist es doch natürlich naheliegend, dass dann irgendwann auch ein letztes Mal behandelt werden muss, wenn es denn irgendwelche letzten Male bereits schon gab. Das ist ja die Frage, wenn man jetzt quasi noch relativ jung ist, aber es gibt doch dadurch, dass man selber in so Übergangszeiten quasi lebt, erstmal ganz Kleinkind, dann Kind, dann so sagen wir mal Jugendlicher, dann junger Erwachsener und dann Erwachsener. Das sind ja drei oder vier Übergangssituationen, die sich ja wahrscheinlich alle dadurch auszeichnen, dass man irgendwann etwas zum letzten Mal gemacht hat. Oder man hat so als Selbstbesserungs-, Selbsterziehungs-, Selbstkritikmaßnahme gesagt, so geht's nicht weiter, heute zum letzten Mal das und das, das und das, das und das. Wer über ein letztes Mal verfügt, wer ein letztes Mal über ein letztes Mal berichten kann, wer Rechenschaft ablegen und vielleicht sogar Ratschläge geben kann und geben will, wie man bestimmte Formen von letztem Mal bewältigen kann, der kann, sollte hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, wer bist du denn? Der Bruno. Der Bruno. Was denn? Hallo Bruno, wie alt bist denn du? 16. 16, oh, genau das schwierige, das interessante schwierige Alter. Wo würdest du dich dann so übergangsmäßig ansiedeln? Also von Kleinkind zu Kind nicht? Nee. Von Kind zu Jugendlichen auch nicht, von Jugendlichen zu jungen Erwachsenen, oder? Ja, eigentlich schon. Boah, das wäre so die, sagen wir mal, der dritte Break. Ja. Da hast du ja dann aber schon zwei größere Lebensbreaks hinter dir. Ja. Und verschiedene letzte Male. Ja. Zum Beispiel irgendwann das letzte Mal im Kindergarten gewesen. Ja, aber das ist schon eine Weile her. Mit dem festen Vorsatz, da nie wieder hinzugehen, oder? Ja, also ich... Und bis jetzt ist es dir gelungen, nehme ich an. Ja, ich wollte ihn irgendwie schon mal besuchen, aber der hat jetzt leider zugemacht. Ach so, echt? Du wolltest nochmal den Kindergarten besuchen? Ja. Warum das? Ja, auf die Idee bin ich ja überhaupt nicht. Also ich meine, das ist jetzt bei mir wäre jetzt wahrscheinlich auch ein längerer Weg. Aber du hast schon gedacht, da irgendwie nochmal hingehen und gucken, wie das alles sehr klein geworden ist. Ja. Ach, das finde ich ja gut. Ehrlich? So eine Art Geschichte, lebender Geschichte, lebendiger Geschichtsunterricht quasi. Genau. Und als du dann den festen Entschluss gefasst hast, da war, da hast du dann gemerkt, ist leider zu der Kinderherden. Ja. Gut. Ja. Ja, nee, schade. Ach, sehr gut, ey. Ich ja, was sagst du? Nichts. Nichts? Bruno, ja. Was wäre denn das letzte Mal, von dem du hier jetzt erzählen wolltest, erzählen könntest? Also ich habe mir vorgenommen, das letzte Mal jetzt... Ach so, das ist, ja, also, das ist jetzt bei dir komplett ein guter Vorsatz. Ja. Ja, na dann sag mal. Das letzte Mal mich wegen irgendwelcher Kinderkacke, sage ich jetzt mal, mit meiner Mutter zu streiten. Ach so, weil das, wenn jetzt müsste quasi Erwachsenenkacke sein, mit der du dich streitest. Wodurch unterscheiden sich denn Kinder- und Erwachsenenkacke? Also jetzt auf diesem Streitlevel quasi. Naja, also wenn jetzt irgendwie meine Mutter sagt, räum dein Zimmer auf, dass ich dann nicht irgendwie rumbocke und sage, nein, ich will mein Zimmer aber nicht aufräumen. Sondern halt sage, ja, okay, räum es halt auf. Ach so, würdest du das aber beschreiben, dass du bisher quasi meinst, nee, ich will mein Zimmer nicht aufräumen, nein, Mutti. Naja, nicht ganz. Ich habe dann halt mir angeschrien und gesagt, nein, ich räume mein Zimmer jetzt nicht auf. Aber so kleines, bockiges Kind verhalten ja. Halt. Und jetzt willst du aber in Zukunft dein Zimmer trotzdem nicht aufräumen, aber nicht dann mit so Erwachsenenstimmen, nein, ich räume mein Zimmer nicht auf, sagen, oder wie? Nee, also dann halt so abwägen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, das Zimmer aufzuräumen. Wenn ich ja. Dann halt eine erwachsene Diskussion führen und wenn es halt notwendig ist, dann einfach machen. In welcher Situation wäre das denn aus deiner Sicht eher nicht sinnvoll, das Zimmer aufzuräumen? Ja, wenn jetzt irgendwie ein paar Klamotten rumfliegen oder so. Also so, dass halt man sich halt noch bewegen kann, ohne dass man in Würmer tritt oder sowas. Das heißt, Aufräumalarm ist, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, beziehungsweise man in Würmer tritt. Richtig. Und das ist jetzt gewissermaßen, meinst du, ist schon recht erwachsene Zimmerordnungsdefinition? Nee, das würde ich eigentlich nicht sagen. Das würde ich eigentlich auch nicht sagen. Von daher wäre dann, scheint mir der Streit mit deiner Mutter dann doch wieder vorprogrammiert und immer noch nicht, sich auf einem Erwachsenenlevel abzuspielen? Naja, aber ist schon mal ein Schritt. Aber ist schon mal, aber ist schon mal ein Schritt. Man muss ja nicht immer gleich mit den Türen vorfallen. Stimmt, Bruno. Ja. Du, als dein letztes Mal Streit um Kinderkacke. Ab jetzt nur noch richtig. Richtig. Richtig. Hast du sonst noch irgendwelche anderen letzten Mal? Bevor man nicht in Würmer tritt, lohnt es sich eigentlich nicht, das Zimmer aufzuräumen. Ja. Ja, ja, ja. Ist natürlich, ist doch ein. Das ist natürlich, wie ich finde, eine wirklich reife, erwachsene Sicht. Verarscht mich, ich merk's genau. Nein! Doch. Nein, ich find's irgendwie eine prima Definition. Die mir so noch nicht, wie bitte? Gib's wenigstens. Ja, ich geb's zu, dass es eine prima Definition ist. Bruno! Ja. Dann würde ich sagen, ich danke für deinen Anruf, weil jetzt ist ja praktisch hier, wie wenn die, muss es ja weitergehen quasi. Jetzt kommen nämlich gleich, genau, jetzt kommen gleich Nachrichten. Wundervoll. Und nach den Nachrichten wird dann hier weiter diskutiert. Schön. Bruno, ich danke dir für deinen Anruf. Bitteschön, schönen Abend noch. Bitteschön, Tschüssikowski. So, bevor man hier nicht Würmer rumliegen, werden hier keine Nachrichten verlesen, Kollege. Nein! Express war das? Kommenden Donnerstag ist ja wieder Donnerstag. Los geht's. Wie nennt man in Indien die Führer von Arbeitselefanten? Also richtige Antwort wäre... Das ist ein Wort, was man kennt. Welcher der drei baltischen Staaten liegt in der Mitte? Was labert der denn? In welcher US-amerikanischen TV-Serie spielt ein Hund namens Paul Anka eine wichtige Rolle? Das Fritz-Kneipen-Quiz. Open Air. Jede Woche Donnerstag woanders. Kommenden Donnerstag im Moskito in Cottbus. Aber immer ab 22 Uhr. Mit Tommy Wosch. Ja. Michi Balzer. Ich bin immer davon aus, oder? Und Fritz-Kneipen-Quizmaster Thomas Vogel. Ja, hier ist er. Mehr Infos, fritz.de. Das Fritz-Kneipen-Quiz. Open Air. Frische Luft live im Radio. Fritz. Und das hört man. 22.36 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. In Bagdad haben Bewaffnete mindestens 5 Briten entführt. Das teilte das Außenministerium in London mit. Irakische Berichte, wonach es sich unter den ausländischen Geiseln auch mehrere deutsche Computerfachleute befinden, bestätigten sich bisher nicht. Die USA haben die Sanktionen gegen die afrikanischen Bürgerkriegsregionen um Darfur verschärft. Mehr als 30 sudanesischen Firmen ist es damit verboten, in den USA Geschäfte zu machen. US-Außenministerin Rice soll zudem im Weltsicherheitsrat für weitgehende Sanktionen werben. Kritiker des G8-Gipfels dürfen die Politiker am Militärflughafen Rostock-Lage mit Demonstrationen begrüßen. Das Verwaltungsgericht Schwerin hat das Verbot der Polizei zurückgewiesen. Allerdings gelten für die G8-Kritiker Auflagen. Sie dürfen nicht direkt an der Flughafeneinfahrt demonstrieren. Selbstständige sollen sich Renten versichern müssen. Das haben die Rentenversicherer vorgeschlagen und sind damit auf breite Zustimmung in der Politik gestoßen. Bisher ist die Rentenversicherung für Selbstständige freiwillig. Allerdings wird befürchtet, dass sie ohne Versicherungszwang später in großer Armut leben. Wetter. In dieser Nacht im Westen anfangs noch Schauer oder Gewitter, sonst aber nachlassende Regentätigkeit bei 10 bis 13 Grad. Morgen dann wolkig, kurze Auflockerungen, geringer Regen bei 15 bis 19, in Berlin 17 Grad. Verkehr. A10 westlicher Berliner Ring, Dreieck-Havelland Richtung Dreieck-Werder. Zwischen Berlin-Spandau und Potsdam-Nord liegen Hindernisse auf der Fahrbahn. Es liegen Äste auf der rechten Fahrspur. Ansonsten haben wir keine Meldungen, wünschen eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. von Südenfeld, Speech Contamination. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Genau, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir reden hier heute über das letzte Mal, im Grunde über so definitive letzte Male, hinter deren wir Entscheidung stehen. Oder letzte Male, die man möglicherweise auch bedauern kann. Das letzte, der letzte Schultag, der letzte Kindergartentag, das letzte Mal mit dem und dem, der letzte Tag mit der Freundin, weiß ich was. Wer irgendein letztes Mal erlebt hat, ein letztes Mal sich vielleicht auch vorgenommen hat oder traurig über ein letztes Mal, was nicht als freiwillige Wahl von ihm ein letztes Mal eben war, kann gerne hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Im Grunde ist für jeden die Welt voller erster Male, das weiß man natürlich, aber die letzten Male, von denen ist man ja, wenn man sie jetzt nicht tatsächlich ernsthaft wählt oder sie wie ein Beil als Schicksalsschlag kommen, ist man nicht so unbedingt bewusst. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Holger, hallo. Hallo Holger. Wie alt bist denn du? 43, mein lieber Scholli. Ja. Schön, hier bei dem Jugendradio zu arbeiten. Genau. Heute rufen nur noch alte Säcke an. Genau, heute rufen nur noch alte Säcke an. Hallo Holger. Hallo. So, letztes Mal. Genau. Von wo aus rufst du an? Berlin? Ja, aus dem Auto gerade. Aus dem Auto? Naja, wollen wir mal hoffen, dass es nicht der letzte Anruf ist, wa? Ich habe sogar eine Freisprechanlage, aber die habe ich jetzt, benutze ich im Moment nicht. Aber warum nicht? Ich kann das Lüftchen nicht erkennen. Aber was kannst du nicht erkennen? Nein, ich habe die Freisprechanlage hier an den Mittelarm hin und dann kann ich das Lüftchen nicht erkennen, wenn ich wähle. Ich will jetzt weiter nachfragen, okay. Aber du könntest ja auch stehen bleiben mit dem Auto, oder? So rechts ranfahren. Hallo? Das wäre vielleicht auch der Verständigung zuträglich. Ich halte ja gleich an, weil ich gleich dort bin, wo ich hin will. Aha, wo willst du hin? Das hat was mit deiner Frage zu tun. Ach so, na dann erzähl mal. Letztes Mal. Ach, jetzt ist er weg. Nein. Holger, jetzt du musst gar nicht das Display erkennen. Wahlwiederholung reicht im Grunde. Oder? Ah, oh. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Steffi. Steffi. Und endlich mal eine Junge. Hallo Steffi, wie alt bist du? Naja, Bruno war ja auch 16 und Lev 14. Also der Durchschnitt geht noch. Okay, ich bin 25. 25. Von wo rufst du an? Ich rufe aus Berlin an. Ja. So, und du hast dann schon letztes Mal. Genau, aber ich unterstütze mal die Sendung mit einem traurigen letzten Mal. Oh, ja, mach mal. Ich bin nicht diesen Sonntag, der jetzt vorgestern war, sondern die Woche davor das letzte Mal auf meinem Pferd geritten und eine Woche später ist es leider an einer Vergiftung gestorben. Eieiei. Ja, hat man auch halt manchmal, ist alles dumm gelaufen, aber der letzte Ausritt war toll und man dankt, dass man so ein tolles Pferd hatte. Wie kommt denn ein Pferd zu einer Vergiftung? Ja, es gibt so bestimmte Gewächse, die halt hochgiftig sind, zum Beispiel die Eibe. Und da reichen 30 Gramm, um das Pferd umzubringen. Und das ist leider passiert. Und ja, so hast du dann ein Pferd weniger. Wo frisst denn ein Pferd Eibe? Unterwegs oder wie beim Reiten? Ist es beim Ausritt passiert? Nein. Nee, das da ist da irgendwie aus Versehen über den Reitplatz getragen worden. Und dann hat es ein bisschen was gefressen. Und wie gesagt, 30 Gramm sind nicht so viel. Ja, ja. Aber es gibt noch einen Fohlen dazu und die Mama lebt im Fohlen weiter. Und so ist es nicht ganz so schlimm. Ach Gott. Ja, also mal ein trauriges letztes Mal für eure Sendung. Ja, sag mal, was macht man eigentlich, ist jetzt vielleicht ein bisschen respektlos die Frage, was macht man mit einem toten Pferd? Nee, ist gar nicht respektlos. Ich arbeite auch in einer Tierarztpraxis, da haben wir die Problematik jeden Tag. Die Pferde werden von der Firma abgeholt, also die ganzen Tiere. Ja. Von der Firma und werden alle verbrannt. Also wie eine ganz normale Feuerbestattung letztendlich beim Menschen. Bloß, dass du halt das Tier nicht in der Urne wiederkriegst, sondern die werden alle zusammen verbrannt und auf einer Wiese verstreut. Die Asche wird auf der Wiese verstreut? Genau, genau so. Da muss der Ofen ja aber auch ein bisschen größer sein, oder? Wenn man Pferde drin verbrennen will. Das ist richtig. Ich habe das noch nie gesehen, wie groß die Öfen sind. Ja, na, aber ich glaube, die sind schon ganz schön groß, ja. Ja. Also nicht wie immer wieder gesagt wird, Seife rausgemacht oder so. Die werden alle verbrannt und dann ist es gut. Letztes Mal auf dem Pferd geritten. Und wie geht's jetzt weiter mit dem Reitsport? Naja, ich habe noch ein Fohlen, das ist ein Jahr alt und das werden wir ausbilden. Und vielleicht wird noch ein neues Erwachsenenpferd dazukommen, dass man nicht so lange auf Reiten warten muss. Ja. Sag mal, gibt's denn in deinem Leben noch so andere letzte Male? Also wenn du 25 bist, dann kann man sagen, jetzt bist du richtig eine erwachsene Frau? Nein. Und da hat man ja, ach doch, oder? Naja, ein bisschen, ja. Mit 25 doch schon. Naja, nee, das Leben fängt ein bisschen. Wieso, an. Lebst du noch bei Mutti und die macht dir früh noch Stullen und schickt dich abends ins Bett und kontrolliert, ob du die Hände gewaschen hast? Nee, das ist mit 18 schon vorbei gewesen. Das ist mit 18 vorbei gewesen. Genau. Nee, letztes Mal, lass mich mal überlegen. Also ich meine, so was wie letztes Mal zu Hause geschlafen, also jetzt bist du also, oder letztes Mal so als Kind zu Hause geschlafen, wäre ja auch so ein letztes Mal. Na, letztes Mal zu Hause Geburtstag aber gefeiert. Ja, das ist, wenn die Mutti einfach morgens am Geburtstagstisch überrascht. Ah, ja. Mit 18 passiert. Ja, sowas wird ja wahrscheinlich nicht mehr so passieren, wa? Wenn man jetzt erwachsen ist, dann lädt man die Leute zu sich selber ein. Nee, ich habe morgen Geburtstag und wache morgen alleine hier zu Hause auf. Das ist irgendwie ja ein bisschen doof. Du hast morgen Geburtstag? Ja, ich habe morgen Geburtstag. Ach, ist das gemein. Ja. Wo ist denn Mutti? Mutti ist zu Hause, weiß ich. Na, dann hättest du doch aber, wenn du jetzt alleine aufwachst, na, dann hättest du doch aber auch nochmal zu Mutti gehen können, oder? Nee. Warum denn? Ist sie dann zu kindisch? Nee, das nicht, aber oder das zu kann kitschig? Ja vielleicht abwaschen oder Müll runterbringen oder so. Aber doch nicht, wenn du morgen Geburtstag hast. Du hättest doch heute dich einfach so, sagen wir mal, abends um 9 Uhr hinschleppen können und Mutti, kann ich nicht mal heute noch mal schlafen im alten Kinderzimmer? Hoffentlich hat Mutti nichts, sonst macht die mir morgen Vorsorge. Ach so, wenn die jetzt, ach so, ja, weil die dann denken, na, hättest du doch machen können. Genau, hättest du mal auf ihn gehört. Ja, siehste. Naja, und so? Weil du nicht selber drauf gekommen bist, weil du nicht auf mich gehört hast, ach, wirst, du, gerne mal so zu Hause wirst du heute mit heißen Tränen einschlafen. Nee, das und morgen mit kalten Tränen aufwachen. Nee, das ist nicht wirklich. Ich freue mich ja morgen auf den Geburtstag von meiner Familie. Aber früh? Da steht dann keiner am Bett mit doch, einer. Der Hund. Der Hund? Ja, der Hund. Ja, aber der ist doch geburtstagsresistent. Der kriegt ja doch überhaupt ja nicht mit, oder? Nee, ich glaube, der weiß es nicht. Ja, glaube ich auch. Ich hätte ihn mal heute Nacht noch ein bisschen bequatscht. Feierst du denn dessen Geburtstag eigentlich? Ja, selbstverständlich. Das ist aber fies vom Hund, dass er dann deinen nicht feiert, wa? Ach, ist das ungerecht? Ja, du musst ihn vielleicht mal sprechen, vielleicht kannst du ihm das näher bringen. Mit mir redet der nicht. Ach, das ist wir kennen das. Ja. Diese Hunde, die sind echt, die sind so arrogante Tiere. Ja, das ist man sagt ja immer von Katzen, aber Hunde sind so. Die Hunde sind genauso. Dass sie sich mal irgendwie vernünftig mal ein Herz nehmen und sich mit einem unterhalten, nischt da. Nein, in der Regel nicht, die hören nur gut zu. Das ist echt eine Frage. Das ist ganz praktisch. Die genau. Nicht, ja. Steffi, wenn du jetzt überlegen würdest, ja, könntest du denn könntest du schätzen, wie viele letzte Male du so angehäuft hast in deinen 25 Jahren jetzt? Also zum Beispiel letztes Mal Geburtstag bei Mutti gefeiert. Ist ja eins. Letztes Mal im Kindergarten gewesen, letzter Schultag, sind schon drei. Sind schon drei, richtig. Also bestimmt schon mehrere Male. Immer wieder das erste Mal Alkohol trinken, das kennen wir ja alle, glaube ich. Echt? Wir trinken nie wieder Alkohol, ja, ja. Aber das ist immer dann am nächsten Morgen, oder was, der übliche Vorsatz? Ja, am nächsten Morgen, genau. Genau. Haben wir auch das letzte Mal, zu lange gewartet, bis man wieder tankt und dann doch auf der Straße stehen wird. Das ist mir vor einer Woche passiert. So sind die Frauen. Und also da kommen bestimmt schon ein paar Mal zusammen. Da kommen ein paar Mal zusammen, oder? Ja, ich denke auch. Aber ich meinte jetzt eigentlich so eine lebenseingreifenden, so eine letzte Zigarette zum Beispiel gibt's nicht. Hat man nie geraucht. Ah, ist blöd, wenn es kein erstes Mal gab, selbst kein letztes Mal. Doch, ein erstes Mal gab's, aber ja, da gab's auch beim ersten Mal gleich ein letztes Mal. Ach so. Richtig, ja. Ja. Wie sonst, also hält es sich so halbwegs in Grenzen. Ja, und das letzte Mal auf so einen Idioten reingefallen? Lass mich überlegen. Aber da lässt sich kein letztes Mal wirklich. Das ist auch wieder richtig, ja, man fällt immer wieder drauf man rein. Man fällt immer wieder drauf rein, oder? Nee, aber ich glaube, so schlechte Männer hatte ich nicht gehabt. Nee? Nee, habe ich Glück gehabt. Glück gehabt, genau. Ja, also danke an all die netten Männer in meinem Leben. Mensch, Steffi, dann grüßen wir die netten Männer. Die stehen morgen vielleicht alle, wenn die jetzt zuhören, was stehen die morgen alle mit roten Rosen vor deiner Tür. Und dann habe ich die Qual der Wahl. Wann musst du denn zur Arbeit gehen? Morgen gar nicht. Gar nicht? Mein Chef hat mir freigegeben. Naja, dann können die auch so um 9:30 kommen mit Frühstücks. Ja, ich denke schon. Oder? Ja, genau. Sonst, wenn ich arbeiten müsste, dann hätte ich um 7 anfangen müssen. Steffi, vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Okay. Bis dann. Tschüss. Ah! Argumentationsketten rasch auf den geworfen, um zu retten, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Voll Düsterung durch Penetranz und Satzzeichen war dem toten Tanz einer Welt, die sich selbst wie ein Traum liest. Hey Schriftsteller, ab in den Keller und dann macht es Batsch. Freiheit ausgespuckt und wenn dann alles hinguckt, wurde ich mutig gegen den Strom geschwommen. Und wenn das alles nichts ist, dann antifaschistisch, tragisch, tragisch, tragisch auf den Hund gekommen. Und als letzte Rache, die Schönheit der Sprache. Hey Literaten, ab in die Karpaten. Und dann heißt es Holzfällen. Ja, dann heißt es Holzfällen, Holzfällen. Ja, dann heißt es Holzfällen. Liebe Freunde, Holzfällen, Holzfällen, weiterreden. Würde ich gerne darauf hinweisen, am Freitag finden wieder Videoschnitzel in der Volksbühne statt. 21 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Am Freitag. 1. Juni, Kindertag quasi. Dazu würde ich dann in knapp einer Stunde um Mitternacht dann wieder mal ein paar Freikarten verlosen. Ich muss mir da eine Frage ausdenken, die man dann aufmerksamkeitsbeweisen halber beantworten muss. Die werde ich jetzt so in der nächsten Stunde formulieren, die Frage. Ihr müsst die dann so halbwegs stichwortmäßig irgendwie beantworten und dann hättet ihr eine Freikarte für den Videoschnipselvortrag am Freitag in der Volksbühne um 21 Uhr gewonnen. So, jetzt reden wir erstmal noch ein bisschen quasi so und unterhalten uns über ein letztes Mal, das ihr erlebt habt, das ihr absolviert habt mit aus freien Stücken stark entschieden oder weil eben der Gang der Dinge ist, dass bestimmte Sachen eben nicht einfach so weitergehen. Ich würde das Thema sogar in Richtung erweitern, in Richtung Wunsch nach einem letzten Mal. Also ein letztes Mal, was vielleicht noch nicht stattgefunden hat, wovon ihr aber wünschen würdet, dass es jetzt alles zum letzten Mal passiert. Wer einen Wunsch nach einem bestimmten letzten Mal halt, beziehungsweise ein tatsächliches letztes Mal, kann gerne hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, hallo, wer ist denn dort? Ja, Luis, der Martin. Hallo Martin. Von was rufst du an? Cottbus. Cottbus, wie alt bist du? 16. 16. So, Martin. Letztes Mal oder Wunsch nach dem letzten Mal oder? Nee, letztes Mal. Könntest du so abschätzen, wie viele, sagen wir mal, letzte Male es in deinem Leben gab, die sich dir eingeprägt haben, wo du weißt, das war ein letztes Mal? Dreier. Dreier? Ja, würde ich sagen, so spontan. Und da wüsstest du auch, welche, wovon du da redest? Jip. Jip. Na, dann fangen wir mal an. Erstes, wichtigstes, größtes, einschneidendstes letztes Mal. Dass ich aufgehört habe zu rauchen. Mit 16? Wann hast du angefangen? Mit 14 und mit 15 habe ich ungefähr aufgehört. Also. Dann hast du so knapp ein Jahr geraucht. Kann man so sagen. Das sind ja Schwäfer. Hast du viel geraucht? Na gut, also zum Anfang war es weniger, dann hat es zugenommen und dann habe ich einen Schlussstrich gezogen. Und das ist dir schwer gefallen? Nö, überhaupt nicht. Ja, das geht ja, dann ist es jetzt aber auch noch nicht. Also und wieso würdest du das dann als wichtigstes, größtes, entscheidendes letztes Mal bezeichnen? Nein, weil ich das wichtig fand. Also das war dann so weit gekommen, so Sport haben wir gemacht, so mit Kumpel zu Fußballspielen, kennst du ja wahrscheinlich, ja. Oder? Ja, Fußballspielen kenne ich ungefähr, habe ich schon mal von gehört. Naja gut, und dann haben wir geraucht und dann passen und dann so schnell laufen und das hat sich nicht mehr vertragen. So früher war ich fitter, da konnte ich laufen und da war ich so schnell aus der Puste, da habe ich gesagt, nee, das musst du lassen. Und du meinst, du hast es also direkt auf die Zigaretten zurückführen können? Genau. Gut. Mensch, schön, wer sagen kann, 16 Jahre letzte Zigarette, mit 15 meine letzte Zigarette geraucht. Und das hältst du jetzt so raus und durch. Kannst du dich noch erinnern, warum du angefangen hast? Naja, das waren halt so die typischen Gründe, so, ja, zieh doch auch mal und so ein Zeug halt. Und gibt's da mal so ein Vorbild quasi, wo man sagt, ey, der ist cool, deswegen rauch ich auch? Nö. Sondern war jetzt so Gruppendings. Oder genau. Hast du ganz, kann man eigentlich ganz alleine anfangen zu rauchen? Kaum, oder? Da muss man ja schon irgendwie so eine Vorstellung im Kopf haben. Ja. Würde ich auch sagen, so, das war bei uns so weit gekommen, so, wenn wir keine Zigaretten haben, da haben wir uns so A4-Blätter zusammengedreht und die geraucht. Und also so, richtig angezündet vorne? Ja. Wo das ist ja jetzt geschmacksmäßig nicht das Allerprickelndste, was man sich vorstellen kann, wahrscheinlich, oder? Naja, das hatte so ein bisschen Bananengeschmack. Was für ein Geschmack? Banane. Banane? Was habt ihr denn da für A4-Blätter genommen? Keine Ahnung. Okay, hat einen Banane-Geschmack, naja, super. Mensch, heute am Kondom am Himbeergeschmack und früher hatten die nach vier Blätter noch Bananengeschmack. Schöne Zeiten waren das. Ja, damals war. Genau, so, und hast du noch ein letztes Mal? Nein, das letzte Mal, als ich meine Uroma lebendig gesehen habe, da habe ich mir so gedacht, so, hey, das ist das älteste Familienmitglied, so, und wer weiß, wann die stirbt, so, das ist ja auch schon ordentliches Alter, das die hatte, und zieh sie mal schick an, so, Anzug angezogen, zum Geburtstag hin. Du sagst, oh, den können wir ja glatt verlieben und so. Du hast zu einem Geburtstag von ihr hast du sie das letzte Mal gesehen? Genau. Ist sie dann gleich danach gestorben oder hast du die immer sowieso nur einmal im Jahr gesehen? Ne, ein bisschen öfters im Jahr würde ich schon sagen. Aber ja. Das war halt wirklich das letzte Mal. Und ich so, na gut, wer weiß, wann die stirbt. Die will mich nochmal ordentlich sehen und so halt und mache ich jetzt zu ihrem Geburtstag. Und das war aber wirklich das letzte Mal. So, da bin ich dann ohne Anzug gekommen. Aber du wusstest ja nicht vorher, dass es das letzte Mal ist. Nee, aber deswegen ja. Das ist irgendwie komisch, oder? Ja, ja, ja. Da bist du im Anzug hingegangen. Und jetzt noch ein drittes letztes Mal? Ein drittes letztes Mal, als ich meinen Opa das letzte Mal gesehen habe. Das war am Geburtstag von ihm. Sag mal, aber du siehst deine Verwandten immer nur zum Geburtstag, oder? Nee, aber... Nee, nicht, das war halt komisch. Keine Ahnung, warum das auf dem Geburtstag fällt. Ja. Naja gut, weil Geburtstag, da sieht man sich, da geht man dann hin zu den alten Leuten, ansonsten... Na gut, der Opa, der hat auch in Ennewald weggelebt, also Hartmannsdorf in der Nähe von Lübben. Ja. Und da kommt man ja auch nicht so oft hin. Stimmt, hast du ein Verhältnis zu dem gehabt? Na gut, es ging so, also nett war, also, wir haben uns gut verstanden. Naja gut, dann ist es auch kein Wunder, dass du ihn zum Geburtstag zum letzten Mal gesehen hast, oder? Da hast du ihn wahrscheinlich, den hast du dann wahrscheinlich wirklich eh mal im Jahr gesehen. Naja, nein, nicht einmal im Jahr, ein bisschen öfters, aber es hat die Entfernung gesehen. Wann denn noch? Zu Weihnachten, oder? Naja, Weihnachten dann zwischendurch mal so zum anderen Geburtstag und dann zu meinem und so ein Zeug. Halt. Ja, ja. Ja. So. Du, ich hab noch mal eine Frage. Ihr seid ja am Donnerstag im Moskito. Und wenn man da ein Gruppchen machen will, zum Mitraten? Das, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Dann musst du morgen tagsüber nochmal anrufen. Okay. Okay? Okay. Martin, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wollte nur mal fragen, kannst du vielleicht was von Queen Latifah spielen? Habe ich nicht dabei. Ein bisschen Hip-Hop? Nee, Hip-Hop weigere ich mich, weil ja vorher der Kollege Langfeld die ganze Zeit macht. Oh, jetzt nicht weinen. Der böse Kuttner. Tschüss, Martin. Ja, tschüss. So, hallo, wer ist denn da? Hallo. Ja, hier ist der Heinz. Der Heinz. Hallo Heinz. Von wo rufst du an? Von Wittstock. Wittstock? Jo. Da sagt man nochmal Wittstock an der Dosse, oder? Genau. Ist die Dosse eigentlich ein cooler Fluss, sag mal? Von der Dosse habe ich so ja keine Vorstellung. Nur, dass man die immer so namensmäßig weiß. Da kann man sagen, das könnte man sagen, dass die Dosse richtig, dass sie geil ist, dass sie total fetzt. Nee, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen, aber schade. Mann, du kannst ja, musst einfach mal ein bisschen, aber Mensch, Wittstocker müssen doch zusammenhalten. Du könntest doch ja ruhig trotzdem ein bisschen auf die Kacke hauen und sagen, ey, Dosse ist so ein geiler Fluss. Aber kann man baden in der Dosse oder kann man da nur knietief durchwackeln? Beides. Baden, also, aber es ist also nicht Schwimmerfluss, meinst du? Also wenn man aufrecht steht, geht es einem bis zu den Knien und man muss sich schon hinlegen, wenn man baden will. Nee, muss man sich nicht hinlegen, aber zum Bahn ist das aber nicht so ideal. Gut. Heinz, bist du mit meinen aggressiven Fragen überfordert? Nö. Oder bist du bloß jemand, der sich die Worte auf die Goldwaage legt und der überlegt und der nicht einfach irgendetwas behaupten will, sondern das muss dann schon Hand und Fuß haben? Ja. Genau. Da musstest du aber auch erstmal überlegen, ob du so einer bist, der überlegt, oder? Ja. Heinz, bist du jemand, der mit Überlegen sein Geld verdient? Nee. Nee, womit verdienst du dein Geld? Ich bin arbeitslos. Ah. Mensch, ja. Aber wie? Gleich wieder voll ins volle Menschenleben reingegriffen. Ich, oder? Genau. So, Heinz, letztes Mal ist ein Thema. Ein reelles letztes Mal, was man erlebt hat, was man vielleicht möglicherweise selber herbeigeführt hat als eigene Entscheidung oder ein letztes Mal, was man sich wünschen würde. Welche Art also ist denn... Also mein erstes und letztes Mal, was ich jemals gemacht habe. Aber auch letztes Mal, also die Betonung liegt auf letztes Mal. Dass es zufälligerweise vielleicht ein erstes Mal war, würde ich dann also das als Kollateralschaden. Zufälligerweise das erste Mal, aber auch gleichzeitig auch das letzte Mal. Ja. Was denn? So habe ich meine Freundin kennengelernt. Da war noch eine Freundin mit bei. Ja. Und ich war mit einem Kumpel da. Und dann haben wir zu viel gemacht. Ach echt? Jo. Wie kommt man? Das war das auch das erste und letzte Mal. Wieso das letzte Mal? Also das erste Mal ist ja klar, kann man ja nicht entscheiden. War eben das erste Mal? Und letztes genau, Mal? Das war einfach nur, weiß ich nicht, ich wusste gar nicht zuerst, was ich ja machen sollte, wa? Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Aus Quatsch, oder? War verabredet? Das hat sich so ergeben. Kann man sich relativ schwer vorstellen, aber hat sich so ergeben, sagst du? Das hat sich so ergeben, ja. Hat sich so ergeben. Na, ich hab immer so, also mit meiner Freundin, ich bin jetzt auch mit ihr zusammen. Ja, wie lange jetzt schon? 2,5 Jahre. Ja, und die, sag mal, die anderen beiden, kennt ihr die auch noch? Ja, die andere, die kenne ich auch, ja. Und? Gibt's da irgendwie Irritationen, wenn man sich so zwischendurch irgendwo trifft, auf der Straße sieht, oder? Nicht mehr, sagen wir mal so. Gab's mal. Ja, irgendwie schon, ja. Ja, aber die anderen beiden sind nicht zusammen. Nee. Und seid ihr noch mit denen oder mit einem von denen befreundet oder ist es jetzt bloß so entfernte Bekannte? Ja, der eine ist noch ein Arbeitskollege damals gewesen. Ich bin jetzt hier seit 2 Monaten arbeitslos und der war damals bei mir noch mit auf der Arbeit gewesen. Der arbeitet jetzt aber noch da. Ja, aber zu dem hast du jetzt nicht ein besonders enges Verhältnis dann gehabt. Also war jetzt kein Freund, sondern eben Arbeitskollege. Genau. Und kannst du nochmal, das erste Mal seid ihr so ringeschlittert und letzte Mal ist ja jetzt aber eine Entscheidung von dir, oder? Oder von euch? Das war das erste und letzte Mal für mich. Also, ja, ja, ja, ja. Also ich meine, aber das ist eine Entscheidung von dir, dass es das letzte Mal gewesen sein soll. Gewesen sein wird. Genau. Willst, kannst du die begründen, oder? Ich meine, kannst du immerhin sagen, war ja irgendwie doch sehr erfolgreich. Insofern. Ja, ich meine, wenn ich mir so ein Filmchen ankicke, dann ist das ja irgendwie. Dann macht ihn das ja irgendwie noch vielleicht anders, aber so, wenn ihr das selber mit beiden ist, dann weiß ich nicht. Dann war das irgendwie scheiße. Dann ist das irgendwie. Und wie ist es dann gekommen, dass du da trotzdem deine Freundin kennengelernt hast, wenn das scheiße war? Ja, die hat den Aufgang weiter gewohnt. Ja. Und ja, man hat sich dann öfters halt so getroffen, auch vor der Tür oder so, ne? Ja. Und dann kam das halt so und dann hast du mich mal eingeladen, dann kommst du, willst du mal vorbeikommen und dann war ihre Freundin da halt gewesen. Und ich war gerade mit einem Kumpel da gewesen. Und ja, dann, ja. Na, jo, dann ist es so passiert. Nee, aber weil du sagst, es war eigentlich was scheiße und trotzdem war es aber der Punkt, wo du deine Freundin kennengelernt hast, oder? Ja. Ja. Irgendwo schon, ja. Und aber dann, wie ging's denn dann danach weiter? Ja, weiß ich auch nicht. Es war. Also ja, dann. Wir haben uns schon öfter so dann so mal gequatscht und so, vorher schon und so, weil sie hat ja irgendeinen Aufgang weiter gewohnt. Man hat dann immer draußen auf dem Park mal gesessen da, auf der Wiese, wir haben so eine kleine Wiese vor uns. Vorher oder nachher? Vorher. Vorher. Nee, aber ich will vorher jetzt wissen, wie es nachher weiterging. Nachher? Ja. Ja, das war. Also du das Eigentliche war ja irgendwie eher ein bisschen scheiße, sagst du. Ja, eigentlich okay, war scheiße. Und wie geht's denn jetzt dann weiter, dass alle irgendwie einen Blick runter auf den Boden gesenkt, denken, boah, das war ja eher scheiße, dass ihr euch dann trotzdem kennenlernt? Oder jetzt zusammen seid? Ja, das war halt so. Gut, ja, wie soll ich das gut sagen? Gut gesagt. Ja, ne? Ja, war halt so. Ja, ich bin dann am nächsten Tag dann, nee, stimmt nicht, eine Woche später oder was, bin ich dann nochmal hin da. Zu ihr. Zu ihr, genau. Ja. Und dann, hast du gesagt, oh, das war aber scheiße, oder? Nee. Nee, das hab ich nicht gesagt. Ich bin hin und dann hab ich gesagt, ja, wie soll ich sagen? Ja, ich habe gesagt, das war alles irgendwie ganz geil und so. Aber warte aber nicht. Genau. Das ist halt das ist irgendwo eine Zwickmühle. Aha, also eure Beziehung ist auf gerade fußt auf einer großen Lüge deinerseits. Nein, nicht Jan. Nicht Jan. Auf jeden Fall seid ihr jetzt zusammen. Und das war definitiv das letzte Mal. So. Das mit dem. Genau. Heinz, danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Okay, schönen Abend noch. Ja, ciao. Tschüss. So, hier, Nine Inch Nails, Meet Your Master. Und dann telefonieren wir weiter zum Thema letztes Mal. Also entweder dann richtig von euch als Entscheidung hergestellt, das war jetzt das letzte Mal. Oder der Wunsch, oh, hoffentlich war es das wäre schön, wenn das letzte Mal gewesen wäre. Oder eben einfach so ein letztes Mal. Opa ist tot, letztes Mal gesehen. Nein, dann schnell zum Meteor Master. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden noch über das letzte Mal. Ihr habt natürlich entweder die Gelegenheit, direkt hier anzurufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale genau, an. Genau. Das ist die Nummer, da landet ihr dann hier. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder aber, ihr wendet euch an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Das ist der Ort für gewissermaßen Kleinkünstler, für Leute, die eine Message haben, die etwas loswerden wollen, ohne sich in Gespräche verwickeln zu lassen, sondern einfach sich darüber freuen, dass sie da Gelegenheit haben, etwas zu sagen und sich dann möglicherweise in der nächsten Woche zu hören. Also man kann da Gedichte zum Vortrag bringen, man könnte wunderbare Songs singen, möglicherweise zum Thema, man könnte auch etwas auch zum Thema sagen, was man einfach nur sagen will, ohne sich darüber zu unterhalten. Das hier ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Das wird aufgezeichnet, zusammengeschnitten und läuft dann in der nächsten Sendung. Wir werden das, was ihr letztes Mal gesagt habt, nachher hören. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam, 70 97 330. So, hallo, wer ist denn da? Held, Polizei. Wer? Hallo, nein. Polizei? Christoph Held aus Dortmund. Christoph Held aus Dortmund? Jo. Wie kommt denn das aus Dortmund? Ich höre euch über das Internet zu. Super. Ja, man glaubt kaum. Ja. Ich musste erstmal gerade Radio leiser machen. Kommst du hier aus der Region oder hast du jetzt in Dortmund hier den Sender quasi entdeckt? Nee, ich habe Kumpane in Brandenburg und die haben mich da dran gebracht. Ah, da bist du richtig so ein richtiger Dortmunder quasi. Ja, gebürtig. Gebürtig, wunderbar. Du kannst ruhig ein bisschen breiter so dortmunderisch sprechen. Weil es hat schon immer, finde ich, diese Dialektvielfalt hat ja dann doch etwas für sich. Ja, wobei das ja auch viel dann mit gewissen Wörtern zu tun hat, die selbst ich kaum kenne, weil... Sag mal ein gewisses Wort, was du kaum kennst. Wobei eins, was man relativ häufig nutzt, das aber kaum jemand kennt, ist Hümmelchen. Was für ein? Ein Hümmelchen. Hümmelchen? Was ist denn ein Hümmelchen? Ein Hümmelchen ist ein kleines scharfes Messer, zum Beispiel zum Zwiebeln schneiden. Ach echt? Das kennt kein Schwein außerhalb von Dortmund. Stimmt, aber du kennst es. Ja, das ist so bei uns normaler Wortgebrauch. Hümmelchen, Hümmelchen. Gibt's dann auch so schöne, sagen wir mal, Sprüche oder Trinksprüche oder Verabschiedungs-, Begrüßungssprüche, die eben kein Mensch außerhalb von Dortmund kennt? Oh, gute Frage. Ich war noch nicht so viel außerhalb, als dass ich das beurteilen könnte. Ach so, was sagst du, wenn du pro Stadt Prost? Also Prost ist eigentlich schon gebräuchlich. Ansonsten gibt es also zur Mitte, zur Titte, zum Sack, Zack, Zack und ja, das ist glaube ich auch durchaus außerhalb von Dortmund gebräuchlich. Eben drum. Ja, wenn gleich ich selber irgendwie kaum dazu komme, das zu sagen. Ja. Und wenn man so Idiot, kann man Idiot auf Dortmunderisch? Idiot. Oh. Naja, soweit, also so ein Schimpf, so ein ein Schimpfwort auf Dortmund. Ja, ein spezifisches Schimpfwort, wo du vielleicht den Verdacht hast, das sind wie Hümmelchen. Ja, das ist jetzt so ein Vorführeffekt, jetzt fällt mir nichts ein. Ah, ja. Da gibt's welche. Ja? Ja. Und wie nennst du deine, hast du eine Freundin? Nee. Ach so, hattest du schon mal eine Freundin? Nee. Schockiert? Nee. Hast du einen Freund? Nee. Nee, ich bin schon, also ich stehe schon auf andere Geschlecht, aber... Wie alt bist du? 23. Du hattest noch nie eine Freundin? Nee. Warum nicht? Interesse halber möglicherweise. Du hattest also kein Interesse schon, oder doch? Ich finde schön, aber ich bin glaube ich einfach zu faul. Mir eine zu suchen. Ach, Freundinnen los aus Faulheit. Ja, ich habe zu viel anderes im Ohren vielleicht auch so ein bisschen so dabei. Du bist jetzt aber auch nicht irre unglücklich damit, sondern du hast schon die Gewissheit, wenn du mal dir ein bisschen Gedanken machen würdest, suchen würdest, wäre das alles kein Problem, aber du bist eben so ein fauler Sack. So in der und Art. Dann bist du selber schuld und dann sind die auch real und so schlimm sind die auch nicht. Eben drum. Außerdem spart man eine Menge Geld, oder ach, was? Ach, man glaubt kaum. Ja, jetzt praktisch. Man Christoph, mein lieber Freund. Zum Beispiel nur mit Kumpels in Urlaub fahren möchte und nicht mit, ne? So ja, und so nachts, ja, nicht mal so, oh, Nee. Überhaupt nicht? Ja, hier und da Mensch, mal. Ja, ne? Aber okay. Eigentlich ist es viel schlimmer, wenn dann die Kumpels die Freundin mitschleppen. Dann kriegt man dann, wenn man so das dritte Rad am Wagen ist. Ansonsten, ach so, oh. Oder an der, am Fahrrad. Ja, am Krat. Genau. Nee, ansonsten geht's eigentlich. Also das ist so, das, wo man es dann mal merkt. Gut. Christoph, letztes Mal ist hier das Thema. Ja. Ich habe die Befürchtung, dass ein letztes Mal von mir möglicherweise ungute Folgen hat. Oder sag mal, Folgen hat, die ich gar nicht so haben möchte. So, sag mal. Ja, und zwar zocke ich seit geraumer Zeit ein gewisses Online-Spiel. Und mit dem habe ich jetzt aufgehört. Zum 6.6. läuft das Abonnement aus. Ja. Und da zocken unter anderem die genannten Brandenburger. Und da ja nun mal Brandenburg-Dortmund schon eine gewisse Entfernung in sich birgt, ja, habe ich da das möglicherweise das Gefühl, dass der Kontakt da abbricht, was ich gar nicht will. Achso, sag mal, ihr habt im Internet gezockt? Ja, zocken wir doch Warcraft. Oder genau, und darüber hinaus? Hat man sich auch häufig schon, also häufig, sag mal so, ich glaube 5-6 Mal insgesamt getroffen. Hier mal und auch mal da. Und war gut? Ja, sicher, immer gut. Zum Angrillen war ich zum Beispiel in Brandenburg. Ja, und dann sag mal, das geht aber nicht ohne Spiel? Also diese Form, ja, von das, Freundschaft? Also oder? Wir haben, sag mal, wenig neben dem Spiel jemals gemacht. Also wir haben eigentlich nie groß telefoniert oder so, sondern wenn dann über Teamspeak oder so und anderen Server halt kommuniziert. Ja. Und ansonsten im Spiel geschrieben. Wenn man sich halt nach der Arbeit oder was dann online trifft und sieht, kann man ja quatschen. Ah ja. Das ist dann halt einfach. Ach so, und das ist aber jetzt sehr ins Spiel gebunden, sodass man nicht einfach so online kommunizieren kann. Eben drum. Weil also mal mit so ganz normalen Chatprogrammen habe ich eigentlich nicht viel am Hut. Ja. Ja, und da die jetzt, sag mal, nicht mit aufhören und was anderes wieder anfangen, sondern das immer noch weiterspielen. Und wie ist deine Entscheidung gefallen, dass du da sagst jetzt letztes Mal, Schluss, Abo aus? Ich habe schon 4 Mal aufgehört. Einmal meinen kompletten Account verscherbelt. Ach so, klingt ja jetzt nicht so überzeugend dann, letzte Mal. Nee, im Endeffekt dann, ja, aber wobei jetzt ist schon endgültig, weil jetzt habe ich auch ein anderes Spiel, was mich einigermaßen ablenkt, so quasi Ersatzdroge. Und ist langweilig geworden. Da stehe ich wahrscheinlich ziemlich alleine mit meiner Meinung. Du würdest dich da schon als süchtig bezeichnen. Ich war zeitlang süchtig, ist mittlerweile ja weniger. Vielleicht noch ein bisschen, ja. Und jetzt also, hieß aber, ich meine, wenn du süchtig bist, dann hieß es doch eigentlich ganz abschneiden, oder? Dann wirklich letztes Mal und dann nie wieder. Aber das schaffst du nicht. Sondern ja, du weißt doch auf ein anderes Spiel aus. Ein paar Mal versucht. Ein also paar mal das irgendwie, hast du Angst vor Alkoholismus, weil du zu viel Wein trinkst und bist jetzt auf Schnaps umgestiegen? Interessante Theorie. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, nein. Also, naja, oder von Schnaps auf Wein umgestiegen. Wenn man jetzt mal so Vergleiche zieht, vor, ich sag mal, 2 Jahren habe ich gezockt am Tag 8-10 Stunden. Ziemlich viel. Mittlerweile sind 2 Stunden im höchsten Falle. Ja, hattest du damals ein anderes zu tun? Also ich meine, 8-10 Stunden ist ja, da bleibt ja nicht mehr so Schule. Viel. Schule. Für Schule lernen musste ich nicht. Also und jetzt? Zeit genug gehabt. Freunde hatte ich auch nicht. Und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt arbeite ich seit geraumer Zeit. Was aber nicht heißt, dass ich keine Zeit mehr hätte. Im Computerbereich auch? Nein, gar nicht. Ich bin Polizist. Polizist? Und dann abends Uniform raus, Mütze an den Nagel und dann wird dir gezockt? Ja, ne, wie gesagt, ich zock maximal noch 2 Stunden, wenn überhaupt, teilweise gar nicht mehr. Ja. Das ist alles so Nebensache geworden, so ein bisschen. Das macht hier und da noch Spaß, aber... Wie viel hat da so ein Abo gekostet? 13 € im Monat, glaube ich. Das ist ja noch vertretbar, oder? Das ist, also sag mal, wenn man arbeitet, ist das absolut keine Unsumme. Wenn man sich überlegt, was Kino kostet, da kann man, wenn man jetzt einmal Samstagabend in einen Film mit Überlänge geht, dann ist man auch 10 € los, dann, ja, das ist eigentlich Schnupp. Ach, und jetzt würdest du ja gerne die Brandenburger eigentlich den Kontakt halten, die gerne wiedersehen, hast aber Angst, dass das ausfällt wegen... falschem Spiel quasi, falsche Einstellung zum Spiel deinerseits. Ja, nein, ich habe einfach diese Befürchtung, dass das, weil wir es halt nie anders gemacht haben als über das Spiel, dass es schwer wird, das irgendwie jetzt auf andere Art und Weise groß fortzusetzen. Weil ich weiß nicht, ob die zuhören, die hören dich eigentlich auch ganz gerne, könnte sein. Ja, das ist einfach so meine Befürchtung, dass jetzt der Kontakt so ein bisschen abbricht, weil ich habe jetzt schon seit ungefähr einem Monat nicht mehr gezockt, habe jetzt nur noch das Abo am Auslaufen, weil es noch bis zum 6.6. läuft, spiele aber schon nicht mehr. Ja, und ich merke jetzt schon, wie es halt weniger wird, weil man sich einfach nicht mehr online trifft und... Hast du Freunde, die nicht online sind? Ja, reichlich. Aber das heißt ja nicht, dass ich an denen ich auch hänge. Ja, ja. Ach nee, aber damit, also ich meine, dann bin ich im Groben, bin ich dann wenigstens erstmal beruhigt. Du fällst jetzt nicht in so ein komplettes Loch rein. Nee, das nicht. Ja. Aber also so, nee. Aber also wenn ihr euch getroffen habt, was habt ihr da gemacht? Was war denn dann da so los? Ach ja, einmal so, sag mal, so die üblich obligatorischen Sachen wie Geburtstagen halt mal hier und da rüberfahren und die auch mal zu mir und dann zum Angrillen war ich im Februar bei euch oben. Ja. Und was hast du denn dann gemacht? Dann war, sagen wir mal, Geburtstag, dann hat man mal einen hinter die Binde gekippt? Ja. Und dann, warten, früh morgens auf die Pirsche jagen oder? Also man ist schon, ja, ich war... Eher um die Häuser gezogen? Ja, so ein bisschen in Berlin auch mal gezeigt bekommen und alles mögliche. So. Ja. Und dann mein Fritz-Club waren wir mal drin und ja. So ein bisschen Diskotheken und Bars kennengelernt in Brandenburg in der Umgebung. Und was haben die in Dortmund gemacht? Ach, eigentlich haben die immer nur hier gesoffen und dann bei mir gepennt und nächsten Tag sind sie wieder nach Hause. Dortmund bietet jetzt auch nicht so wahnsinnig viele wie Berlin, sag ich mal. Das ja. Ist schon ein Unterschied. Aber es scheint ja, wie wenn es eine Beziehung wäre, wie, wäre, die durchaus fortsetzbar ist, oder? Dass sie wieder mal nach Dortmund saufen kommen, ja. Bei dir pennen und wieder nach Hause fahren. Und ja. Alle haben schöne Gefühle und denken, das war wieder ein prima Wochenende. Ja, das ist korrekt. Gut. Das ist völlig unzweifelhaft. Okay, dann würde ich dir die Daumen drücken, dass es irgendwie trotzdem weitergeht. Und wenn die jetzt zugehört haben, die Jungs, deine E-Mail-Adresse haben sie ja, oder? Ja, ach, die wissen auch, wie sie mich erreichen können. Die haben auch eine Telefonnummer von mir. Also Notfall, so Sachen, ne, von wegen, einfach mal ausgetauscht, falls ich am Bahnhof alleine stehe und mich keiner abholen kommt, weil keiner weiß, wo ich bin. Ja. Weil ich zu weit gefahren bin oder so. Also die haben wir schon, so ist das nicht. Also ich kann sie schon anrufen. Okay, hättest du denn Lust, wieder mal nach Brandenburg zu fahren? Ja, sicher, immer. Wenn ich Zeit habe und das einrichten kann, jobtechnisch immer. Ja, und hättest du denn jetzt auch irgendwie durchaus irgendwann mal wieder Zeit und also Lust? Momentan und ist eng, aber so Richtung Sommer ist da wieder ein bisschen Platz. So nein, dann drücke ich dir die Daumen, dass es irgendwie weitergeht. Ansonsten lade ich jetzt erstmal, solange der Kontakt noch da ist, ein, mach einen schönen Termin aus und dann siehst du, wie es weitergeht. Ja, genau. Und wenn du da bist, lädst du die gleich wieder ein und dann geht und schiebt sich ja, um. Das ist immer so das Problem, wenn man Polizist ist. Man kann so scheiße planen, man hat halt keine Wochenenden. Aber ich kann 2 Wochen im Voraus planen und alles andere ist so zufallsbestimmt. Aber du hast aber auch keine Chance, jetzt mal mit jemandem eine Schicht zu tauschen, oder? Ja, also das geht immer so. Also je nachdem, weil man muss halt gucken, wenn da natürlich irgendwer krank wird und so, man hat halt, wir haben eine Sollstärke von 9 Leuten, die da sein müssten, so insgesamt, davon arbeiten zwischen 3 und 5. Das ist unterschiedlich. So, und dann kann hier und da mal einer krank werden. Urlaubsquote sind 2 Leute, bleiben 7. Ja, wenn dann nur noch 5 Leute, sag ich mal, da kommen müssen, dann ist halt schon eng, ne? Dann haben 2 frei und die wollen dann halt teilweise auch frei haben. Da muss man halt gucken, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, ne? Mann. Das Leben als Polizist, man stellt sich das so gemütlich vor, ist das überhaupt ja nicht, oder? Es geht, es gibt doch Schlimmeres. Also ich habe mir den Job ja ausgesucht, weil er mir Spaß macht, so ist ja nicht. Aber Spaß macht er wenigstens. Ach, ja sicher. Na super. Also immer schön Abwechslung. Was bist du richtig so ein Straßenstreifen? Knöllchenverteiler? Ja, Knöllchen machen wir mal auch, aber schon eher selten. Also eigentlich arbeitet man einfach nur Einsätze ab. Hast du früher auch Bulle gesagt, wenn es um Polizei ging? Ja, früher schon. Und jetzt aber nicht mehr? Ach ja, also eigentlich nicht. Eigentlich rede ich auch nicht viel über den Job, muss ich sagen. Ja. So Freundeskreis, mein Gott, das ist halt Arbeit. Bist du da sauer, wenn jemand Bulle sagt? Oder hast du, also komm immer drauf an, wer Bulle sagt. Und in welcher Situation und in welchem Ton, wa? So ungefähr. Ja, aber von mir war das doch jetzt irgendwie nicht, dass man sich da beschweren müsste. Nee, meine Kumpels sagen auch meistens Bulle und mein Gott, das kriegst du aus denen nicht raus. Die sind das so gewohnt. Genau. Die sind auch grün-weißer Partybus und so, wenn es irgendwie zum Fußballspiel geht, das gehört für die dazu. Dann immer peinlich, wenn man dann irgendwie von Kollegen erkannt wird und mitten in diesem Pulk drin steht. Naja. Ach so, echt? Also da kommt man schon manchmal so in Identitätsschwierigkeiten. Ja, ist aber erst 2 Mal passiert und also es geht noch. Ist auch meistens eher dann noch die witzige Art so. Also so ernst nimmt das eigentlich keiner. Ja. Die meisten können drüber lachen. Mensch Christoph, dann habe ich jetzt ja fast eine schöne, deinen Job betreffende Musik hier. Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, irgendwie noch einen kleinen Wunsch zu äußern, falls du die Musik da hast. Habe ich aber mit Sicherheit nicht da. Ja, ich glaube. Aber äußer auch. Mal. Äußer mal, Tokotronic. Ach, Tokotronic, ja scheiße, hätte ich ja natürlich da haben müssen, habe ich aber nicht da. Ach, das ärgert mich ja. Sag mal, Tokotronic. Also ich meine, man ist natürlich auch voller Vorurteile, aber Tokotronic hörende Polizisten ist schon irgendwie toll. Ach was. Oder? Gibt's gar nicht so wenig, glaube ich. Ja, ehrlich? Ja, keine Ahnung, ich kenne noch keinen, aber es gibt bestimmt welche. Ja, ich hoffe es auch, also da bin ich ja irgendwie Optimist, aber eine schöne Vorstellung ist es, oder? Ja, sicher, immer. Ja. Ist super. Ja, tolle Musik, tolle Texte. Tolle Musik, tolle Texte. Ja, ich hab vorhin noch meine Tasche hier umgepackt und hab Tokotronic rausgepackt, weil ich das letzte Mal eingepackt habe. Ich weiß ja nicht, ob ich das letzte Mal gespielt habe. Ärgerlich. Nichtsdestotrotz erstmal noch eine schöne Polizeimusik für dich. Ja, ich danke dir. Schönen Abend noch. Okay, dir auch. Ja, tschüss. Tschüss. So. Naja, wisst ihr, hoffentlich erfreut er sich. Also, aber aus ehrlichem, liebem Herzen heraus, soll ich da jetzt noch was zu sagen? Nee, muss ich eigentlich nicht, nur weil die so kurz ist, müsste ich dann schnell noch kurze Musik ranspielen, dass es dann hier weitergeht mit den Nachrichten. So! Ich stehe am Fahrrad, da braucht der Verkehr. Ich trau mich nicht drüber, nicht hin und nicht her. Der Verspolitis, der es gut mit uns meint, der führt mich hinüber, der ist unser Freund. Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, er zeigt uns den Weg, denn er ist unser Freund. Ich hab mich verlaufen, die Stadt ist so groß, die Mutti wird warten, wie find ich sie bloß. Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, der bringt mich nach Hause, er ist unser Freund. Und wenn ich mal groß bin, damit ihr es wisst, dann werde ich auch so ein Volkspolizist. Wir helfen den Menschen, ich bin mit dabei, beschützen die Kinder als Volkspolizei. Hey Christoph, du hast es mit einer der polizistenfreundlichsten Sendungen der Welt zu tun. Gruß an Christoph und Dank an den Kollegen Kerkhoff, der hat ruckzuck geschafft hat, einen Tokotronic-Titel zu besorgen, drüben auf dem Hügel. Tokotronic. Achtung, eine schnelle Ansage an alle Fußballteams von hier und aus der Gegend, außer Real Madrid. Das Fritz-Soccer-Team wartet auf eure Herausforderung. Spielt gegen das Fritz-Zocker-Team bei euch auf eurem Platz. Und wenn ihr gewinnt, was unwahrscheinlich ist, nehmt ihr unserem Team die Fritz-Trikots von Nike ab und seht Fritz-Zocker-Team-Coach MC Lücke weinen. Tolles Erlebnis. Müsst ihr natürlich ein bisschen drauf warten. Es lohnt sich wirklich, nicht nur deswegen, aber auch... Naja, Ende gut, alles gut. Spielt einfach gegen das Fritz-Zocker-Team. Den Herausforderungszettel findet ihr auf fritz.de unter Fritz Inside. Fritz. Und das hört man. 23.34 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Die Chancen beim G8-Gipfel nächste Woche den ersehnten Durchbruch für den Klimaschutz zu erreichen schwinden. Ein Berater von US-Präsident Bush erteilte Bundeskanzlerin Merkel und ihren Zielen, dass sich alle G8-Staaten zur Begrenzung der Erderwärmung auf höchstens 2 Grad bekennen, eine glatte Absage. In Bagdad haben Bewaffnete mindestens 5 Briten entführt, das teilte das Außenministerium in London mit. Irakische Berichte, wonach sich unter den ausländischen Geiseln auch mehrere deutsche Computerfachleute befinden, bestätigten sich bisher nicht. Selbstständige sollen sich Renten versichern müssen. Das haben die Rentenversicherer vorgeschlagen und sind damit auf breite Zustimmung in der Politik gestoßen. Bisher ist die Rentenversicherung für Selbstständige freiwillig. Allerdings wird befürchtet, dass sie ohne Versicherungszwang später in großer Armut leben. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat vor dem möglichen Bau einer Transrapidstrecke im Iran mit Unterstützung deutscher Unternehmen gewarnt. Mit Holocaust-Lügnern dürfe man keine Geschäftsbeziehung eingehen. Eine Münchner Firma hatte mitgeteilt, sie habe den offiziellen Auftrag für eine Untersuchung zum Bau einer Transrapidstrecke erhalten. Wetter. In dieser Nacht im Westen anfangs noch Schauer und Gewitter, ansonsten aber recht... nett, 13 bis 10 Grad. Am Tag dann wolkig, kurze Auflockerungen und geringer Regen bei 15 bis 19, in Berlin um 17 Grad. Verkehr. Eine Meldung von der A11, Dreieck Uckermark Richtung Berlin. Zwischen Korin und Wehr-Berlin gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und die rechte Spur ist jetzt im Moment gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6... Dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Thank you. tornerà. Nanni mo, i vagioni. Se mette kimi to karoyaka ni. Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Morita Doji wartet eben nach den Nachrichten Blue Night. Nicht Blue Moon, sondern Blue Night hieß der Song von der Platte von 1977. Ihr Boy. Wunderbare Musik. Boah. So, wir telefonieren hier weiter. Und zwar zum Thema letztes Mal. Der Kollege David kam gleich hin und fragte, ob das was zu bedeuten hat. Alle reden erstes Mal. Nö, letztes Mal, nur so letztes Mal. Letztes Mal, was ihr tatsächlich irgendwie erlebt habt, was euch vielleicht nahegegangen ist. Ein letztes Mal, wofür ihr euch entschieden habt und gesagt habt, das soll jetzt das letzte Mal sein. Oder aber eben auch der Wunsch nach dem letzten Mal. Es wäre schön, wenn das und das das letzte Mal wäre. Ihr habt zwei Möglichkeiten, euch hier quasi an dieser Sendung zu beteiligen. Entweder ihr ruft direkt hier an. Wartet, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder aber ihr wendet euch an den halbautomatischen Anrufbeantworter, da könnt ihr quasi ohne unterbrochen zu werden einfach so aufs Band drehen. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Fabian. Hallo Fabian. Na? Na, von wo rufst du an? Schickes Thema, ich bin aus Potsdam. Potsdam? Jo. Schickes Thema, schickes Thema. Nee, ich bin ja völlig überrascht von einer bewundernswerten Sendung. Nee. Was nochmal, weswegen bist du überrascht? Ich bewundere dich wegen deiner Sendung, siehst du doch. Ach so, nee, weiß ich doch nicht. Ja, aber kannst du dir doch denken. Nee, kann ich mir auch nicht denken. Naja, dann nicht. Ja, nee, aber, dankeschön. Jedenfalls bin ich sehr, ich finde das Thema gut. Was machst du so, Fabian? Ja, ich hab gerade mein Abitur fertig. Ach, also, und die? Voraussichtlich fertig. Ach so, also letzter Schultag ist es jetzt gewissermaßen noch nicht gewesen. Doch, mit der Schule bin ich fertig, Prüfungen habe ich auch hinter mir, aber Ergebnisse weiß ich noch nicht. Ach so, das aber, heißt, da kann noch eines passieren. Also Zeugnisse kommen irgendwie noch. Genau. Ja. Ja, und du kannst dir ja vorstellen, dass jetzt am Ende meiner Schullaufbahn das eine zum letzten Mal passiert. Ach so, na dann erzähl mal. Naja, also. Oder gibt's denn schon, ja, eigentlich schon Prüfungen und so was. Jetzt, Unterricht findet jetzt nicht mehr, kommt jetzt nicht mehr. Das ist alles schon vorbei. Kannst du dich noch an den letzten wirklich Unterrichtstag erinnern, ja, wo man noch so richtig Hefte raus lernt? Das ging alles das ging so fließend übereinander über. Da gab es nicht so einen richtigen, die haben zwar so einen offiziellen letzten Schultag, aber da war auch nicht mehr so richtig an Schule zu denken. Ja. Eigentlich ist ja Schule so grundsätzlich, sagt man immer, ja scheiße und so was, wa? Naja, wenn man nicht mehr jeden Tag trainiert, dann weiß man auch, was einem fehlt. Genau, danach wollte ich jetzt fragen, gibt schon irgendwie so Sachen, dass jetzt so doch leise Wehmut durch deine Mühe zieht? Ja, naja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, dass ich es hinter mir habe. Ja. Aber man erinnert sich ja mal an die schönen Sachen dann. Das Schlechte vergisst man ja mit der Zeit. Aber so die Klasse, war die schon okay? Gibt's ja nicht mehr so richtige Klasse. Wir waren ja so eh eine Jahrgangsstufe und da waren alle gut befreundet und haben sich mehr oder weniger gut verstanden und war wirklich eine dufte Truppe so. Und jetzt entsteht schon so ein bisschen die Ahnung davon, dass diese Truppe so langsam auseinanderbröseln wird. Na, vermutlich. Ich meine, viele gehen, stellen sich in den Dienst des Staates und manche gehen gleich studieren, manche machen irgendwas, Ausbildung hinweg. Ja, wie geht's bei dir weiter? Hast du da eine Ahnung? Ja, ich werde in Berlin mich ausbilden lassen, 3 Jahre lang. Wozu? Zum Logistiker, Logistikkaufmann. Logistikkaufmann, das klingt ja toll. Wie kommt man auf so einen Job? Ich weiß nicht, ich habe mir geguckt, was interessiert mich und dann bin ich irgendwie dazu gekommen. Dachtest du Logistik? Logisch. Ja, ich habe mir eine große Firma rausgesucht und habe da auch, ich dachte eigentlich irgendwie, naja, was machst du, ich studiere, machst du Ausbildung und irgendwie bin ich dann auf die Ausbildung gekommen, habe mich nur bei 2 Stellen beworben, also eigentlich bei 3 Stellen, Deutsche Bahn habe ich mich beworben, da wollten sie mich nicht haben, als Lokführer habe ich mich da beworben. Ach echt, als Lokführer, das ist aber so richtig ein Kindertraumberuf, war Kosmonautfeuerwehr mal ein Lokführer. Ich habe mich da beworben, so halb, ich wollte einfach mal sehen, wie die Deutsche Bahn reagiert, aber sie wollten mich nicht. Frechheit. Ja, Frechheit, ich genau so. Ja, aber dann habe ich doch noch eine Logistikfirma gefunden, eine ganz tolle, große Logistikfirma. Hast du da Ahnung, was man als Logistikkaufmann dann irgendwann mal machen wird? Ja, ich habe mir vorhin, ich habe mich ja da informiert, was man da so macht. Und, warten? Ja, also es geht ja im Großen und Ganzen geht's ja darum, verschiedene Waren von A nach B zu kriegen, aber nicht jetzt direkt von A nach, oder sagen wir lieber von A nach Z über B, C, D bis Y. Genau, und da den Weg kurz halten, die Leerfahrten kurz halten und überlegen, an die Umwelt denken. Und wie kommt er wieder zurück mit seinem Joghurt? Genau. Oder mit seinem, Joghurt ist schon ein gutes Beispiel. Joghurt ist schon ein super Beispiel. Ja, naja, jedenfalls, ich wollte ja nochmal auf das Thema zurückkommen. Genau, letztes Mal. Genau, das allerletzte Mal, wo man wahrscheinlich die ganze Meute nochmal, die ganze Chaos-Truppe nochmal zusammensehen wird, ist ja dann zum Abiball. Ja. Da sind ja dann alle eingeladen und Lehrer noch und nöcher und Eltern und alle Schüler und so erfahrungsgemäß aus den letzten Jahren ist da immer ganz schön dann die Panik groß, wenn man dann wirklich realisiert, dass man die alle nur zum letzten Mal nochmal sieht, die ganze Truppe. Ja, das ist so zum letzten Mal dann. Das ist ein letztes Mal, was aber erst noch kommen wird für dich, oder? Ja, das ist ein letztes Mal. Ich habe noch ein zweites letztes Mal, was noch kommen wird. Ja? Ja, ich spiele in einer Musiktruppe, da hast du hier auch in deiner Sendung schon mal was von gespielt. Ach echt, was denn? Ja, Djen Rajdenia. Ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen. Djen Rajdenia, genau, ja. Ach, kick mal inne an. Ja, super. Richtig. Aber wir haben uns mittlerweile ganz schön verändert. Und jetzt sind auch viele ihn jetzt studieren und oder ihn ins Ausland, machen ein freies soziales Jahr und irgendwas. Einer will in die Ukraine gehen und der hört vielleicht jetzt ja gerade zu. Aber der wissen wir ja nicht, ob er angenommen wird, aber wahrscheinlich schon. Und was will der da machen in der Ukraine? Ja. Auch so freiwilliges soziales Jahr. Der so ist an der Schule da, engagiert sich. Ja. Und das wird auch auseinandergehen. Und wir sind da ziemlich rumgekommen in Potsdam und Berlin und Brandenburg auch so ein bisschen. Und mit eurer Band? Genau, und waren sie ja schon unten in Sachsen, haben in Chemnitz gespielt bei so einer großen Jugendveranstaltung. Oh, super, oder? Und das ist auch sehr schade. Wir sind so eine 10-Mann-Kombo, also größere Truppe. Und das wird mit auch Bläsern und allem? Ja, richtig. Wir machen so Ska, Folk-Musik. Ja. Und das wird leider wahrscheinlich auch auseinanderfallen. Da kann man auch dann nicht sagen, wir holen uns neue Musiker, weil das ist ja dann nicht mehr das Gleiche. Ja. Ach, und macht da wenigstens noch ein Abschiedskonzert, dass man nochmal so richtig 3 Stunden alle durchspielt und dann nochmal von vorne anfängt und so richtig volle Pulle? Ja, also den Grundkern, das gibt es jetzt seit 5 Jahren von der Band. Und wir haben jetzt gesagt, zum Abschluss wollen wir nochmal uns den Luxus gönnen und wirklich mal eine professionelle Aufnahme uns leisten. Und da fahren wir im Sommer alle nochmal zu 10 hoch nach Rostock und jener von unserem hart ersparten Studio. Und macht für euch zumindest eine Platte, also jetzt ohne, also jetzt nicht so mit Plattenfirma und irgendwie 1000 Stück pressen, sondern. Nee, überhaupt nicht. Naja, wir werden in Potsdam die Platte dann auch vorstellen auf einer letzten Feier, aber das ist nicht so, dass wir dann durch Brandenburg ziehen und auf jedem Konzert die Platte verkaufen, sondern so zum Schluss nochmal, vor allem, dass wir was haben. Dass wir uns erinnern können. Ja, wobei ein paar mehr kann man ja dann doch machen. Wenn man noch Konzerte hat, dann kann man doch auch irgendwie verkaufen, oder? Das ist jetzt im Sommer, hört er dann auch auf. Ich weiß nicht, wann das Unisemester, wann das losgeht. Ja. Irgendwann, aber das ist ja, glaube ich, ein bisschen später als die Ausbildung. Ja. Und also bis dahin müsst ihr dann. Richtig, also wir werden nach der Studioaufnahme nicht mehr als 3 Konzerte spielen, denke ich. 1 in Potsdam, 1 in Neuruppin, glaube ich, mit einigen Bands, mit denen wir befreundet sind. Und vielleicht nochmal in Berlin und das wird dann gewesen sein, leider. Fabian, gibt es noch was du dir wünschen würdest, dass es jetzt das letzte Mal gewesen sei? Prüfung schulmäßig. Wobei, Prüfung musst du ja noch haben, oder? Ich meine, eine Ausbildung ist ja nicht so ganz prüfungslos. Das ist ja ernst kompliziert alles mit Zentralabitur und bla bla bla. Und am 4.6. erfahren wir dann auf meiner Schule, ob die Noten dem vorgebenden Rahmen entsprechen oder ob wir nochmal eine Nachprüfung müssen. Und da hoffe ich, dass das nicht war und dass ich meine letzte Prüfung also schon hinter mir habe, also zumindest abiturmäßig. Fabian, ich drück dir die Daumen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Okay. Und einen schönen Abend. Dir auch. Vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Tschüss. Chatel, Blank Generation. Gibt ja immer wieder so Fragen, wie man auf, also sowieso finde ich ja ganz grundsätzlich eine gute Frage, wie kommt man auf bestimmte Musik? Entweder man hat's erlebt, man, das war jetzt irgendwie früher New York Punk, Richard Hell, Blank Generation, oder man hat Kumpels hier mit empfehlen oder fällt einem irgendwas zufällig in die Hand. Gibt aber auch andere Möglichkeiten. Den Song habe ich gelernt bei Jeffrey Lewis. Antifolk, der einen wunderbaren 10-Minuten-Song gemacht hat, der oder 8-Minuten-Song, der heißt Complete History of Punk on New York's Lower East Side from 1950 to 1975. Und kleiner Hinweis, der wird als Videoschnipsel quasi, da sind wir auch fast beim Thema, in meinem Videoblog auf der Netzzeitung, da kommt man am meisten hin, einfach über kuttner.de und dann kann man sich hinklicken, wird er vorgeführt, da könnte man nachschauen, wo ich denn so meine Musik her habe, manchmal jedenfalls. So, das war jetzt Richard Hell, Blank Generation in 5 oder 6, in 7 Minuten, würde ich hier ein paar Karten für den Videoschnipselvortrag am folgenden Freitag, 1. Juni, 21 Uhr an der Volksbühne, verlosen, ohne Stichwort. Kann man einfach anrufen und sagen, ach, ich hätte gerne eine, und dann liegt da euer Name an der Kasse, kriegt ihr eine Karte am für den Freitag, 1. Juni, Videoschnipselvortrag. Jetzt aber telefonieren wir noch ein bisschen so rum. Ich würde da nochmal richtig das Signal geben, wann es dann losgeht mit der Verlosung. Dazu wurde noch ein bisschen Zeit, Musik gespielt und der Zusammenschnitt der letzten Sendung laufen. Jetzt aber reden wir nochmal kurz ein bisschen über das letzte Mal. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder aber ihr wendet euch an den halbautomatischen Anrufbeantworter, der ist nämlich geschaltet. Wenn ein halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo, wer ist denn da? Hey Kuttner, hier ist Lenny. Hallo Lenny. Ja, kennst du mich noch? Nein, das frage ich überhaupt. Entschuldigung. Genau, frage ja, nicht. Tut mir leid. Hallo Lenny. Ja, wie geht's dir? Frage ich auch nicht, sag ich mir sowieso nicht. Ja, da sag ich wie immer, ja, geht so und selber muss ja. Ja, genau, muss genau. Ja. Lenny, letztes Mal. Ja, gut, kommen wir gleich zum Thema, wa? Ja. Ja, gut, okay. Oder wolltest du jetzt noch was anderes sagen? Hast du noch irgendwas, was du loswerden musst? Ich wollte eigentlich mehrere Sachen sagen. Bist du jemand, der so loswerden wolle? Also, ich wollte erstmal sagen, ja, wie entsteht es? Wir haben ja so ein Sprichwort. Naja, das zum Beispiel ist ja immer prima. Wollte ich ja nicht sagen, weil mir ist es eigentlich. Weil du hier einen Strich, na sag mal, aber du hast eine Woche lang Zeit gehabt, dir ein Sprichwort auszudenken. Ja, weißt du, ich habe mit sehr viel zu tun, tut mir echt leid. Also, naja, aber ach, so viel kann man ja nicht zu tun haben, dass er nicht ein Sprichwort einfiele. Ja, ich weiß nicht. Ich hab wenn nie sein Brot im Bett aß, weiß nicht, wie Krümel pieken zum Beispiel. Kann man doch wunderbar sagen. Ja, gut, okay. Ja, das nehme ich auch, das Sprichwort. Na, dann sag mal. Ich hab nicht zugehört. Ja, siehst du, genau, das ist mir natürlich klar. Ist nicht so, dass es mich jetzt erschüttern würde. Oder dass ich das nicht erwartet hätte. Ja, tut mir leid, Putner. Ja, schön, prima. Ja, ja, ich entschuldige mich ja wenig. Ja, super. Ja, ich bin schlecht, ich weiß. Ja, ja, ja, ja. Schlecht. Ja, ich weiß. So, jetzt, na dann komm, was hast du denn? Du hast eben gesagt, ach, kommen wir gleich zum Thema, als ob du was anderes zu sagen gehabt hättest. Nee. Hast du denn was anderes zu sagen? Ich wollte fragen, na, wie es sonst geht, aber gut. Sag mal, jetzt hast du mich gefragt, wie es mir geht, und jetzt willst du noch fragen, wie es mir sonst geht. Was soll denn das? Was ist der Unterschied zwischen gehen und sonst gehen? Na, wie es dir geht, ist der momentane Zustand. Und wie es dir sonst geht, ist so, naja, so drumrum. Naja, so drumrum. Also, sagen wir so. Ja, jetzt mach dir mal, jetzt stell dir mal, die Frage kannst du ja selber beantworten. Stell dir mal vor, du sitzt in einer Anrufsendung und hast mit Leuten zu tun, die dich anrufen und die so drumrum reden. Wie geht's denn einem dann sonst so? Also, dem geht's bestimmt ganz schlecht. Naja, ganz schlecht ist auch übertrieben. Ja, natürlich. So, letztes Mal, Lenny. Ja gut, ich habe zwei Sachen. Ja? Und zwar, ich fange mal mit der letzten Sache an, die ich nie wieder tun möchte. Das ist jetzt der Wunsch quasi, nein, den Wunsch für das letzte Mal. Ja, nee. Gut, die ich nie wieder tun möchte. Fester Vorsatz. Ja, richtig, fester Vorsatz. Aber du bist ja da selber nicht so sicher. Doch, ich bin mir sicher. Weil ja gut, ich war 8, als ich das erste Mal getan habe und dann nie wieder geschworen habe. Und dann nie wieder? Ja, gut, okay. Und jetzt, also 2 Jahre später, ja, ist immer das, noch... Ja, genau. Ja, also jedenfalls... Witzig. Ja, das fangen wir mal... Ey, ich werde doch hin und wieder mal dreckig lachen dürfen, oder? Ja, genau. Ich kann ja nicht immer nur so charming, liebevoll, nett, Schwieger, ja, Tochter, so Mutter, halt Dings, Sohn mäßig. Du kommst halt drüber. Ja, aber ich muss aber mal... Passt aber nicht zu dir. So, Lenny. Ja, jedenfalls... ging es da darum, da habe ich, war die einzige Sache, die ich jemals geklaut habe, und zwar ein Gogo. Damals war Gogo-Zeit. Was ist denn ein Gogo? Gogo waren so eine Art Spielfiguren aus Plastik. Ach so. Das war so ein Sammeltrip damals. Jetzt nur mal fragen, muss man die eigentlich kennen? Ich frage mich jetzt, also jetzt kann man gleich wieder schlecht wissen. Du bist ja eine ältere Generation. Sag mal, du kriegst gleich in den Knall. Du bist garantiert, dass ich... Ja, na das ist ja, da sei aber ein Gott vor. Okay, du kannst meinetwegen aus 20 sein, Gogo. Gogo. Ja, das sind Gogos, das sind so kleine Spielfiguren damals gewesen, mit denen hat man sozusagen, ja, muss man auf ein bestimmtes Ziel werfen sozusagen. Ja. Ja, und irgendwie, ja, jedenfalls wollte ich so einen Teil unbedingt haben, hatte einen Freund von meinem Bruder, hatte so einen super Teil. Und dann hast du beschlossen. Gut, dann habe ich gedacht, ja gut. Nehmen wir mal, ja gut, Fakt ist, am nächsten Tag habe ich ihn zurückgegeben. Ach, ehrlich? Ja, weil ich konnte nicht behalten. Sag mal, das Lachen klang jetzt aber auch ein bisschen verschämt. Ja, er hat mich auch geschämt. Hast dich auch geschämt? Ja, stimmt. Ja, naja, gut, nee, also, ist aber ohne Stink zu sagen. Weil, Also geklaut und gleich wieder zurückgegeben? Ja, am nächsten Tag. Und jetzt fester Vorsatz, nie wieder klauen? Nee, also ich habe mich... Oder nie wieder zurückgeben, oder was? Nie wieder klauen, richtig. Nie wieder klauen. Ja, genau. Richtig, nie wieder klauen. Gut. Ja, das Zweite war, wir hatten ja gerade das Thema Schule. Ja. Und da ich eigentlich schon seit 10 Uhr anrufen wollte, aber nicht durchgekommen bin, habe ich auch das Thema Schule. Ja. Und zwar das letzte Mal, was ich in der Schule hatte, der Abschlussball, den habe ich einmal gehabt und den habe ich nie wieder gehabt. Oder werde ich auch nie wieder haben. Und du wirst ja so Abschlussbälle kennen, ja. Kennen, wa? Ja. Tolle Sache, wa? Ja, spitze. Ja, super Sache. Ja. Wir waren da auf dieser Insel Lentwerda damals und... Ja. Naja. Sagt dir das was? Nee. Nee, aber es ist... interessiert dich sowas von? Ja, wollte ich gerade andeuten, ist jetzt ohne... So, auf der Insel Lentwerda ist jetzt ohne sowas mich so irre interessiert. Ja, genau. Lenny! Ja, gut, okay, das war's. Ich würde mal sagen, genau, dann danke ich dir für deinen Anruf und würde jetzt quasi zur Videoschnipselkartenverlosung schreiten. Nee, ich schmeiße alle raus hier, die drinnen sind, sage nochmal die Telefonnummer an und ab dann geht's los. Tschüss, Lenny. So, jetzt werden irgendwie, kann man hier anrufen und bekäme dann unter Umständen eine Karte für den Videoschnipselvortrag am Freitag aber ich schmeiße jetzt nochmal alle raus hier. Falsch. Am Freitag um 22, oder ich kann es ja hier auch erstmal locken, alles, und dann freien. So, Freitag, 21 Uhr, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Videoschnipsel-Vortrag. Jetzt kann man hier quasi unter dieser Telefonnummer anrufen und hätte dann die Chance, eine Karte zu gewinnen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, und jetzt geht's los, wir hören noch Musik. Oi, jo, und dann den Zusammenschnitt der letzten Sendung. Los geht's. Let's go. automatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Hallo, mein Name ist David. Gerade erst kürzlich hatte ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und bin soeben zusammen mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, endlich in Tallinn gelandet. Es stellt sich zunächst die Frage, wie wir eigentlich am besten vom Flughafen in die City kommen. Und weil die Busse des öffentlichen Nahverkehrs in etwa so viel Sprit fressen, wie diese jedenfalls in Städten überflüssigen sogenannten SUVs, denken wir über die Alternative eines Panzers nach, der ja allerdings mal eben seine ca. 10 Millionen Euro kostet. So viel? Ehrlich? Ja klar, was weißt du, wie viel Stahl da verbaut werden muss? Das ist ja so die Abfindung für höheres Management eigentlich, oder? Ja. Das heißt, wenn Ackermann mal hinschmeißt, kann er sich gerade mal einen Panzer leisten. Stimmt. Das wirft doch ein völlig neues Bild auf Manager her, Alter. Das ist doch schäbig. Allerdings. Wenn der Chef der Deutschen Bank sich gerade mal nach seinen Gnadenbrot mit... Und dann hat er nicht mal eine Tankfüllung dabei. Tja. Gibt es die auch gebraucht? Gebrauchte Panzer gibt es bestimmt auch bei eBay. Ach, kick ihn an. Guck mal, da vorne ist ein Online-Terminal. Wir können ja mal gucken. Super. So, wollen wir mal sehen. Panzerfahrzeug. Das einzige ist hier ein deutscher Panther von 1943. Geil. 6.000 Euro ist ja ein Spottpreis. Ist das... Eingesetzt bei der Schlacht bei Kursk. Wie geil ist das denn? Sogar nicht so weit weg von Moskau. Boah. Guck mal, nach Moskau haben die damals schon ganz schön tanken müssen wahrscheinlich, wa? Naja. 3.000 Kilometer? Wobei die da sicherlich auch Tanklastwagen dabei hatten. Ach so. Aber da war der Verbrauch wahrscheinlich noch ungünstiger, oder? Naja, den Sprit wird ja wahrscheinlich die oberste Heeresleitung oder so bezahlt haben. Wieso sollten die sich also um sowas gekümmert haben? Naja, dass man so abgasmäßig... Haben die eigentlich einen Cut hinten drin? Gab's doch damals noch nicht. Dann dürfen die doch bald ja nicht mehr rumfahren nächstes Jahr, oder? Ach so, stimmt. Deswegen ist der wahrscheinlich auch so billig. Ach so. Na, kann man das ja wohl vergessen. Kein Bock, die gleich wieder verkaufen zu müssen. Müssen wir wohl doch mit dem Bus fahren, los komm. Aber 400 Liter auf 100 Kilometer. Mein Lieber, mein Respekt vorm Krieg wächst ja noch mehr, als er schon ohne Liebe ist. Ich bin total gespannt auf die Pubs hier, ob die auch so gut sind wie in Berlin. Wieso, was waren da so toll? Na, das Guinness-Bier zum Beispiel. Habe ich selber irgendwie noch nie probiert, werde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Was? Was willst du dir dann trinken? Wodka und Red Bull. Ach du Scheiße, kannst ja gleich Goldkrone mit Cola trinken. Goldkrone mit Cola. Mit was für einer Cola? Was weiß ich. Coca? Na, da trinken die Leute ja meistens Coca, klar. Coca-Cola meistens. Goldkrone mit Coca-Cola. Kannst auch Rum mit Apfelsaft trinken, ist gesünder. Rum mit Apfelsaft? Ja. Sind das gesund, so wird man alt. Guck mal, da vorne ist schon das Custom House. Ja. Sieht ja echt geil aus. Ist aber anscheinend ziemlich unbedeutend, wenn nicht mal bei Wikipedia was dazu drin steht. Was denkst du, ist das allerbeste Alter? Ich kenne die ganzen Gebäude ja noch gar nicht und nenne mich nicht Alter. Und Bier? Das beste Bier? Hab ich doch gesagt, Guinness. Ist doch eigentlich das Schönste. In welcher Situation? Wie? Zum Beispiel beim Autofahren? Definitiv nicht. Autofahren mit Alkohol ist auch nicht schöner. Ich meinte das rein optisch. Ach so. Das Auge trinkt ja auch mit, gerade auch in Gesellschaft. Wieso denn? Musst du dir deine Freunde schön saufen oder was? Na nee, aber wer weiß, wie man hier so kennenlernt. Na ja, gut, dann schreibe ich mal jetzt hier hin, Alkohol in Gesellschaft. Wo schreibst du denn das da hin? Karten sind weg. ば眠れぬ夜、暗い海辺の窓から僕の名前を風に乗せてそっと呼んでくれ。 Happy Humphrey in einer Überspielung eines Songs von Morita Doji. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, ich würde gerne noch mit euch über das Thema euch ausfragen nach euren letzten Malen, nach einem letzten Mal für euch. Das ist bisher irgendwie kaum passiert, dass jemand gesagt hat, das war jetzt echt das letzte Mal, habe ich mir vorgenommen, hab's durchgehalten. War jetzt irgendwie, was war mit 8 das letzte Mal geklaut, dann 8 Jahre später. Okay. Also wer so eine Art letztes Mal hat oder wer sich wünschen würde, dass das und das jetzt endlich zum letzten Mal passiert ist oder es ihm gelingt, das und das das letzte Mal gewesen sein zu lassen. Der kann gerne hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, hallo. Hallo, wer bist denn du? Sebastian. Hallo, Sebastian. Von wo rufst du an? Aus Zepernick. So, letztes Mal ist das Thema. Ja, das letzte Mal, ich glaube, ich muss mal meine Radio leiser machen, wa? Ja, geht so. Bisher, mich stört's nicht, aber mach mal leiser. Na, okay. Bist du jetzt ganz alleine bei dir zu Hause? Ja, ich bin ganz alleine bei mir zu Hause. Ich habe jetzt mein Radio ausgeschaltet. Ja, und wo sitzt du da jetzt gerade? Na, ich habe gerade schon im Bett liegen. Ich habe halt schon den ganzen Abend probiert, bei dir anzurufen. Oh, bist nicht durchgekommen, ist das gemein. Ja. Und jetzt rufst du praktisch aus dem Bett heraus an? Ja, na klar. Oh, das ist aber auch toll. Wie alt bist du, Sebastian? 23. 23? Wann musst du morgen raus? Na, ja nicht. Ja nicht? Was heißt na, ja nicht? Na, dass ich arbeitslos bin. Oh, schöne Scheiße, oder? Naja, na, geht so. Sebastian, was würdest du arbeiten, wenn du Arbeit hättest? Oh, weiß ich gar nicht so. Hast du irgendwas gelernt? Ja, ich hab Sozialpflegeassistent gelernt. Sozialpflegeassistent. Hast du schon mal als Sozialpflegeassistent gearbeitet? Ja. Wie lange? Na, so 2 Jahre. Ja. Und dann war es vorbei? Na, nee, ich hab keinen Bock mehr gehabt. Ach, echt? Ja. Und jetzt hängst du zu Hause, liegst den ganzen Tag im Bett und weißt nicht, wann du morgen früh aufstehen sollst. Nein, ich will nicht. Ist das nicht auch ein bisschen deprimierend? Wann? Wann sollst du aufstehen morgen? Na, wann, weiß ich nicht genau. Ich weiß schon, dass ich irgendwann mal aufstehen muss. Ja, ja, gut. Dann passiert ja irgendwie. Spätestens, wenn du unbedingt auf Klo musst. Ja, na klar. Ja. Ansonsten ist es nicht doch ein bisschen trist zu leben, ohne dass man so was zu tun hat? Na, ich hab schon genug Sachen zu tun, so. Naja, was denn? Naja, irgendwie so Kumpels und sit und sit und die Blumen wieder gießen. Na, nee, ich hab jetzt ein Grundstück geerbt und ich muss hier schon ganz schön viele machen, so. Ist also. Was musst du da machen? Rasenkanten, mit so einem Rasenkantenschneider? Ja, genau, das habe ich heute erst gemacht. Mit so. Einem Rasenkantenschneider? Ja, genau, und ich habe genau gewartet, Scholli. Bis es 10 Uhr war und dann habe ich auch genau aufgehört, so. Jetzt, dass junge Leute mit dem Rasenkantenschneider zugange sind, das macht mich ja dann doch fertig. Da hätte ich ja gedacht, dazu hört jetzt irgendwie eine Handgelenktasche und ein bisschen eine bestimmte Form von Alterssenilität, dass man unbedingt denkt, man braucht einen Rasenkantenschneider. Na nee, na so ist es nun ja nun nicht, wa? Wie, so ist es nicht? Alterssenil meinst du es nicht? Was? Alterssenilität ist nicht? Na, Alterssenilität ist vielleicht schon, aber... Ja, würde ich auch sagen. Wozu braucht man denn einen Rasenkantenschneider? Naja, um halt hier irgendwas so in Ordnung zu machen. Ah ja, gut, okay. Sag mal, hast du eine Vorstellung, wie dein Leben weitergehen soll? Naja, na so ein bisschen. Na jetzt sag nicht, dass du Schlagersänger werden willst und auf eine große Karriere hoffst. Naja, das ist natürlich nicht. Sondern? Na, weiß ich nicht. Naja, genau danach habe ich dich eben gefragt, ob du willst. Nee, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Hast du irgendeine Hoffnung? Nee. Hast du Schiss? Nee. Hast du überhaupt was? Lebst du noch? Ja. Oder wohnst du nur? Naja, ich lebe und wohne noch, auf jeden Fall. Mit Wohnen glaube ich dir, aber woran merkst du, dass du lebst? Na, wenn ich jeden Morgen aufwache. Dann wisst ihr, was ich lebe. Meinst du? Daran macht man ein erfülltes Leben fest? Nein, nicht ein erfülltes, was ich nachher mal erfüllt. Ja, Leben heißt erfülltes Leben. Ich meine, ich habe jetzt nicht nach dem Puls gefragt. Hallo? Ja? Naja. Nein, was? Dein Puls. Mein Puls? Naja, ich genau. Hab den Puls, was er hier. Gut, okay. Letztes Mal, war ist das Thema? Das letzte Mal, dass ja, ich bei meinem letzten Hund, dass ich irgendwie bevor ich ihn einschläfern musste. Ach Gott, warum denn das? Na, weil er Krebs hatte. Das war so vor eben Jahr gewesen so halt und das war halt total plötzlich so. Wie lange hattest du denn gehabt, den Hund? 3 Jahre. War der gut erzogen? War das ein lieber Hund? Das war ein lieber Hund, also was heißt gut erzogen? Das war halt ein sogenannter Kampfhund, wie man ihn immer in irgendwelchen Bildzeitungen sieht. So Uiuiui. Ja, naja klar. Und ich wollte auch ja kein Stafford haben, also das war halt ein Stafford gewesen. Ja. Das war halt ein richtiger Stafford, man hat Eier mit tätowiert gewesen so halt. Und ich habe ihn halt gekriegt gehabt so und ich wollte halt irgendwie einen Hund haben so halt und genau in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, ey, ich will einen Hund haben, habe ich den halt gekriegt, weißt du? Ja. Und, naja, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, dann nimmst du ihn halt und dann habe ich ihn halt 3 Jahre gehabt und irgendwann hat sich halt rausgestellt, dass er Krebs hatte. Und dann wusstest du, heute musst du zum Tierarzt mit ihm gehen, da wird er eingeschläfert. Und vorher machen wir aber nochmal Gassi eine Runde. Ja, naja, klar. Und? Ist es dir nahe gegangen? Ja, natürlich ist es mir gegangen. Ja. Ich habe in dem letzten Jahr halt hier Beerdigung hinter mir halt so. Also. Und das Allerschlimmste war mein Hund gewesen so. Also ich kann. Dann scheint es ja zu den anderen nicht so ein richtig intensives Verhältnis gehabt zu haben, was die Medien betrifft. Naja, doch, aber so ein Hund ist wie so ein Kind, weißt du? Ja. Du hast halt einen Hund, weißt du? Du gibst ihn jeden Tag fressen, du stehst jeden Tag mit dem Hund zusammen auf und siehst halt den Hund und denkst du so, boah, einen Hund, denkst du? Na, nee, so nun ja nicht so halt. Also, ja klar, ist halt ein Hund, aber du stehst halt mit dem zusammen auf und es ist halt wie so, als wenn du ein Kind hast, weißt du? Ja. Und dann war... Ja. Und dann hast du geheult? Nee. Na klar hab ich geheult. Hast du geheult? Na, aber wie Sau. Eieiei, ach Mensch. Letzte Runde gegangen und dann zum Tierarzt geschleudert. Na, ich war mit dem in der Uniklinik Dahlem gewesen. Ich hab gehofft, dass denen noch irgendjemand helfen kann. Ja. Und konnte ihn aber keiner mehr. Och Mann. Naja, was heißt auch Mann? Ist der jetzt auch schon ein Jahr her? Ja, so. Ja, naja, ist ja trotzdem traurig. Ja, klar, aber... Ja. Gibt's denn so Sachen, die du dir vorgenommen hast, dass die jetzt endlich mal das letzte Mal gewesen sein sollen? Nee. Nee. Du bist so rundum zufrieden mit deinem Leben, alles so wie es ist okay, daran ist nichts zu ändern. Na, so nun schon ja nicht so, also. Sondern? Na, weiß ich nicht, wie sondern so, also. Ebenso. Gibt's denn verdammt viele Menschen, die rundum mit ihrem Menschen zu, mit ihrem Leben zufrieden sind? Bist du, oder? Nee, bin ich nicht. Das klingt so. Nee, aber na, dann könnte man ja vermuten, dass es vielleicht so Sachen gibt, von denen man sagt, das müsste geändert werden, das und das jetzt zum letzten Mal. Schluss mit. Na, weiß ich nicht. Merk ich. Ja, ja, super, sagst. Oder? Da verstehen wir uns doch. Dafür hast du ja auch studiert, ja? Genau. Zu merken. Sebastian, dann danke dir für deinen Anruf. Ja. Okay? Ja. Schönen Abend noch. Ciao. Und steh morgen nicht so früh auf. Nee, keine Gefahr. Okay, tschüss. Ciao. Sexualität, Sexualität, Sexualität, aha. Sexualität von früh bis spät, wir werden alle sexy, wenn das so weitergeht. Die Frauen sind neugierig aufs Frühjahr, die Männer sagen mal sehen, bringt der März die große Liebe. Oder fällt noch einmal ganz viel Schnee? Sexualität, Sexualität, Sexualität, aha. Sexualität von früh bis spät. Wir werden alle sexy, wenn das so weitergeht. Die Männer freuen sich auf den Sommer, denn im Sommer ist das Wetter geil. Die Frauen denken an die Mode, sie brauchen noch ein scharfes Teil. Sexualität, Sexualität, Sexualität, aha. Sexualität von früh bis spät, wir werden alle sexy, wenn das so weitergeht. Im Herbst müssen viele Männer weinen, weil die Frauen sie verlassen einfach so. Wenn der Manfred fragt, was ist denn los, mein Schatz, sagt die Elke, er heißt Joe. Sexualität, Sexualität, Sexualität, aha. Sexualität von früh bis spät, wir werden alle sexy, wenn das so weitergeht. Hallo, wer ist denn da? Fanny van Dan war das eben. Ach, aufgelegt, doch aufgelegt. Hallo. Oh, auch noch aufgelegt. Hallo. Hi, grüß dich. ich leg nicht auf. Hallo, hallo. Hi, hier ist die Emma. Grüß hallo, dich, Emma. Kuttner, na? Na? Ach, diesmal habe ich keine Karte gewonnen. Keine Karte Nein, gewonnen. Nein, aber ich versuche trotzdem zu kommen. Ich habe ja ein Spezialticket. Genau, das wird doch gehen. Ja. Emma. Ja, Kuttner. Ja, letztes Mal. Ja, letztes um Mal. Um letztes Mal geht's. Genau. Und zwar erinnere ich mich, als ich einmal ganz, ganz doll verliebt war in jemanden und mit dem war ich dann auch zusammen eine ganze Weile. Zack, von einer Minute zur anderen hat er mir gesagt, es ist Schluss, ne? Oi. Das wäre das letzte Mal, dass wir uns sehen. Oh mein Gott, du, ich habe so geheult, ja. Ich war wie vom Und dann war ja aber auch gleich weg gerührt. Oder habt ihr dann noch irgendwie Zeit verbracht miteinander, dass du da noch so... Ich hab geheult, ich habe ihn angefleht auf Knien, weißt du? Ja. Ja, nein, das kannst du mir nicht anschauen. Ich habe gedacht, ich muss sterben und so, ne? Also es war total dramatisch, ne? Und dann ist er auch abgehauen. Also wir waren damals, er hatte mir das auch noch woanders gesagt, also nicht irgendwie zu Hause oder so, sondern... Ja. Wir waren damals in seinem Übungsraum, der war Musiker, ne? Und jedenfalls, und sagte mir das in seinem Übungsraum, also das ist ja nun auch irgendwie, ja. Ich weiß ja auch nicht, ja. Aber wo hätte er sagen sollen? Also wo soll ja, man? Zu Hause, ich war ja auch bei ihm zu Hause oder er war bei mir zu Hause, ne? Ah ja. Hätte man ja doch machen können irgendwie, ne? Das ist ja, Übungsraum ist ja fast so schlimm wie SMS oder so, ne? Ja, ehrlich, ist es nicht vielleicht dann günstig, einen relativ neutralen Ort zu haben? Nee. Wenn er bei sich zu Hause gesagt hätte, wie hätte er dich dann rauskriegen sollen? Oder wenn er bei dir gesagt hätte, dann hätte er ja, wenn er dann gegangen wäre, wäre er auch fies. Nee, zu Hause, nein. Da ist man wenigstens doch in seinen privaten vier Wänden und so. Ach so, dann legt man da nicht den Übungsraum unter Wasser. Ja, ach so. Ich musste auf der Straße heulen, weil ich ja aus dem Übungsraum, weil wir dann auch da raus sind. Ist doch aber vielleicht gleich eine Gelegenheit, jemand Neues kennenzulernen, oder? Ja, da waren auch, kamen auch gleich zwei Typen an und haben gesagt, was heulst du denn so? Ne? Da habe ich dann noch mehr geheult, ja. Ach so. Ja. Also so, ne? Aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, nur noch ganz schnell, ganz kurz. Er wohnte dann da in der Nähe und dann bin ich dann doch nochmal dahin klopfen gegangen und habe ihn noch um eine einzige Nacht gebeten. Ja. Und die hat dann stattgefunden und das war dann so eine... Genau, und du aber auch so voll im Bewusstsein, das ist jetzt die letzte Nacht. Exactement. Oder hast du gedacht, du kannst da noch falsch... Nee, ich habe ihm das geglaubt. Also er war da ganz klar, dass es vorbei war. Das habe ich gespürt, ja. Also da war von dir auch nicht die Hoffnung, dass du damit noch irgendwann drehen kannst. Nee, vielleicht. Ja. Aber ich habe es auch gemerkt, ne? Und, so. Und ich habe auch den Deal bewusst gemacht, du nur die eine Nacht und ich verspreche dir, ich gehe am nächsten Morgen und mache auch kein Theater, ne? Und du bist am nächsten Morgen gegangen und hast auch kein Theater auch so. Gemacht. Das war auch Schluss, und es war auch Ende, genau. Ja. Das war doch so. Und so eine Art letzter Nacht, ist die dann gut doch, oder ja, ehrlich? Ja, doch, war für mich war, ja klar, ich war, ich hatte Zeit, um... Also erstens war es schön. Nee, nicht wirklich. Nee, aber ich hatte Zeit, von diesem getroffenen Blitz runterzukommen. Ja. Wisst ihr? Weil der das so unvermittelt. Das war irgendwie alles in Ordnung und plötzlich, du denkst, die Welt ist in Ordnung, plötzlich sagt dir jemand, das ist nicht in Ordnung. Und ich hatte ja nichts vermutet. Das war alles okay, wisst ihr? Und deswegen war diese Nacht irgendwie noch so wichtig, damit ich von diesem Schock runterkam, ja. Ich habe echt auf der Straße geheult. Das passiert mir ziemlich selten eigentlich. Südwianisch, ja, normalerweise. Naja. Das hat dann aber wirklich gut geholfen und dann war es ja, ja, das hat, ja, hat, ja klar. Und ich meine, der Schmerz, der ist ja dann sowieso, ne. Aber ich war erstmal von diesem Schock halt so runter und das war wirklich okay. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob wir Sex hatten. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Ich habe darüber nachgedacht, jetzt in der Zeit, wo ich wusste, ich werde dich anrufen, aber mir fällt es nicht mehr ein. Ich denke, wir hatten eher keinen Sex, aber wir haben wenigstens im Bett zusammengelegen, also gekuschelt, ne? Genau. Naja. Das ist ja doch ein interessantes letztes Mal. Ja. Gibt's bei dir so eine letzte Male, wo du dir das vorgenommen hast und du sagst, ach so, das ist jetzt aber definitiv das letzte Mal? Ja, habe ich schon ein paar Sachen probiert, aber konnte ich bisher nicht... War dann doch aller Erfahrung nach immer das vorletzte Mal. Genau. Das hatten wir heute auch schon ein paar Mal, so mal die letzte Zigarette das letzte Bierchen. Oder der letzte Sex in der Disco. Nein, das war jetzt ein Spaß. Ja. Nee, das war... Und mit den Tieren, also da kann ich auch alle Hörer sagen, ich hatte ja auch eine Katze, die musste ich auch einschläfern lassen letztes Jahr und ich bin auch sehr, sehr traurig darüber. Da war doch gerade einer angerufen hat mit seinem Hund. Ja. Und ich kann ihn voll verstehen, also falls er noch dran ist, ich verstehe dich. Ja. Ja. Okay, Emma. Ja, Kuttner, war wieder eine tolle Sendung. Genau, schöne Schnipsel und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Okidoki, ciao, ciao. Schönen Abend noch, vielen Dank für den Anruf. Erika Pomeranz. Einen Riesenzirkus in der Arena und dabei geht es nicht nur um Feuerschlucker und Stelzenlaufen, sondern vor allen Dingen geht es darum, zu tanzen, zu rocken und sich verzaubern zu lassen. Wir freuen uns auf euch. Fritz präsentiert Mia, live in Berlin, mit Gästen aus ganz Europa. Samstag, 21. Juli. Ab 19 Uhr in der Arena Berlin. Mehr Infos fritz.de. Mia auf Zirkustour, live bei Pop the Rock. Fritz. Und das hört man. 0.34 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff. Die Chancen beim G8-Gipfel nächste Woche, den ersehnten Durchbruch für den Klimaschutz zu erreichen, schwinden. Ein Berater von US-Präsident Bush erteilte Bundeskanzlerin Merkel und ihren Zielen, dass sich alle G8-Staaten zur Begrenzung der Erderwärmung auf höchstens 2 Grad bekennen, eine glatte Absage. In Bagdad haben Bewaffnete mindestens 5 Briten entführt. Das teilte das Außenministerium in London mit. Irakische Berichte, wonach sich unter den ausländischen Geiseln auch mehrere deutsche Computerfachleute befinden, bestätigen sich bisher nicht. Selbstständige sollen sich Renten versichern müssen. Das haben die Rentenversicherer vorgeschlagen und sind damit auf breite Zustimmung in der Politik gestoßen. Bisher ist die Rentenversicherung für Selbstständige freiwillig. Allerdings wird befürchtet, dass sie ohne Versicherungszwang später in großer Armut leben. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat vor dem möglichen Bau einer Transrapidstrecke in Iran mit Unterstützung deutscher Unternehmen gewarnt. Mit Holocaust-Leugnern dürfe keine Geschäftsbeziehung eingegangen werden. Eine Münchner Firma hatte mitgeteilt, sie habe den offiziellen Auftrag für eine Untersuchung zum Bau einer Transrapidstrecke erhalten. Wetter. In dieser Nacht anfangs noch Schauer und Gewitter, jedenfalls im Westen unseres Sendegebietes. Sonst ist es trocken bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. Am Tag wolkig mit kurzen Auflockerungen und es gibt gewissen Regen am Tage. 15 bis 19 in Berlin um 17 Grad. Verkehr. Eine Meldung von der A11, Dreieck-Uckermark Richtung Berliner Ring. Zwischen Korin und Werberlin gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und die rechte Spur ist dort blockiert. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Kiyohika Senma and his Haniwa All-Stars waren das. Oh, you sure did? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wer nicht so ganz verstanden hat, unter kuttner.de steht dann im Forum. Bei mir steht dann gleich die Playlist. So, wir haben jetzt so allerletzte Runde im Grunde. Wir hören noch gleich ein Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter zur Fragestellung. Letztes Mal, das hier ist Warte, die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt die 0331 Potsdam 70 97 110. Genau, das ist die Nummer hier oder das ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 zu Potsdam. 70 97 330. Hallo. Hi Jürgen, hier ist Rollo. Rollo? Ja, ich muss dich mal anrufen. Das erste Mal und das letzte Mal. Ich muss dich mal bedanken, wieso, dass letzte du mal eine gute Sendung machst. Ach so, na, das ist aber schön gesagt. Von wo aus rufst du an? Hier Kreuzberg. Kreuzberg? Rollo? Das war jetzt quasi auch gleich dein letztes Mal? Einmal angerufen, gesagt, prima Sendung und dann letztes Mal? Ja, ich glaube, ich werde es mal. Und ein anderes letztes Mal hast du jetzt nicht weiter irgendwie? Könnt ihr tausend letzte Male sagen, aber ein letztes Mal noch, ich würde niemals wieder zur Wahl gehen, weil ich fühle mich vollkommen betrogen von alle Politiker. Ah, du hast aber gewählt. Ich habe noch nie gewählt, das wäre auch. Ach so, ne, denn, aber, weil du sagst, du würdest nie wieder zur Wahl gehen. Ja, ich hab nicht mal gewählt. Also du hast nicht mal ein letztes Mal gewählt? Ja. Also weil du kein erstes Mal überhaupt nie gewählt? Ich hab noch nie in meinem Leben gewählt. Ja. Gibt's denn Sachen, die du schon wirklich gemacht hast und jetzt aber von denen du gesagt hast, das soll jetzt das letzte Mal gewesen sein? Das ist eine gute Frage. Genau, das ist ja meine Qualität, gute Fragen zu stellen. Ja, oft stellst du auch echt schnell. Ja, danke schön. Ja, irgendwas will ich ja sagen, Mann. Das Land ist wirklich so schlimm geworden, dass ich irgendwo hier abhaue. Ich habe keinen Bock mehr. Und wo willst du hin? Wo ist denn besser, sag mal? Ja, such dir die karibische Insel oder sonst irgendjemand aus. Aber hier zu bleiben ist doch wirklich... Echt? Aber ich meine, Kreuzberg ist da jetzt irgendwie schon die Karibik von Berlin, oder? Also sagen wir mal unter so... Am Landwehrkanal oder wo? Ja, oder so Abhänger-Aussteiger-Gesichtspunkten. Nee, Jürgen, die Sache ist wirklich anders. Also ich habe wirklich definitiv schlechte Befürchtungen für die Zukunft. Wobei, ich will die Welt nicht schönreden, aber sah in Deutschland schon finsterer aus, oder? Als es heutzutage im Jahr 2007 in Kreuzberg aussieht. Ey, pass auf, das, was politisch gerade im Moment abläuft, ist doch wirklich Nazi-Scheiße, Alter. Überleg doch mal. Boah, oder Stasi-Scheiße. Irgendwie ist doch alles für den Arsch hier. Echt? So sehr knallt drin bei dir? Na, ich hab dich gnädig. Pack einfach meinen Koffer, mein Fahrrad und tschüss. Verstehst du? Okay, dann würde ich sagen, wünsche ich dir alle Gute. Ich würde dich dann über Internet oder so. Alles klar. Okay, danke für den Anruf. Okay, tschüss. So. Na, dann kommen wir jetzt gleich zum Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Vorher eine schöne Musik. Bang, bang. Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo due cowboy. Bang bang di popole, bang bang e si voltò, bang bang di popole, bang bang a terra mi gettò. Ben, ben, a terra mi gettò. vento, 15 anni aveva lei, ricordo quando mi baciò. Ben ben di colpo lei, ben ben lei si voltò, ben ben lei mi baciò, ben ben a terra mi gettò. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Ja, hallo, ich bin Karl Krüger und ich hätte hier was zum Body Mass Index. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ja, Piep, grüß dich, Kuttner, ich bin's Wolle. Ich muss mich bei dir erstmal entschuldigen. Ich glaube, ich habe die letzten 14 Tage, als ich dich angerufen habe, auf den AB, beziehungsweise, ja, ist ein AB. Ich habe ein bisschen zu viel getrunken und ich bin ja jetzt selber nicht mehr durchgekommen. Ich bin ja ein bisschen, warte mal, Moment mal, ich muss das Radio mal ein bisschen leiser machen, weil ich höre deine eigene Stimme. Darf ich mich bei dir erstmal entschuldigen, Kutti? Kutta. Ich weiß nicht, also ich war, vorgestern hatte ich Geburtstag gehabt, und, also ich komme ja aus dem Feiern nicht raus. Am 1. Mai habe ich gefeiert und hoch die Tassen und da eine Tasse. Ich bin ja schon so verrückt geworden, dass ich kurz davor war, in die FDP einzutreten, aber habe ich ja zum Glück nicht gemacht. Du weißt ja, wenn man getrunken hat, dann hat man so auch so eine Gedankengänge, dass man plötzlich aus der Tasse Champagner trinkt. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich, ist passiert. Ich weiß, wir hatten noch von einem halben Jahr hatten wir doch bitte gesprochen, dass ich gesagt habe, Mensch, weißt du was, ich habe den Alkohol beiseite gelassen, ich trinke nur noch, wie heißt das, Eistee habe ich nicht. Eistee kann man ja natürlich auch mischen mit Schnaps. Ich hoffe, du bist mir bitte nicht böse. Ich versuche, du bist die Einzige, ich sag mal, weil im Krankenhaus gibt es immer Einzelfallhelfer. Und du bist, wenn du am Dienstag deine Sendung hast, Kuttner, du bist mein Einzelfallhelfer. Ich möchte aber vorschlagen, die Fragestellung von heute doch ein kleines bisschen anders zu machen. Nämlich eine bestimmte Sache, für wen ist sie gut und für wen ist es schlecht. Diese Fragestellung ist doch spätestens schon vor mehr als 150 Jahren aktuell, als es den Manchester-Kapitalismus, auch Frühkapitalismus gab. Das war doch das, wovon Leute wie Westerwelle nur träumen können. Es war total deregulierend. Da konnte so ziemlich jeder Fabrikbesitzer machen, was er wollte. Alles, was uns heute selbstverständlich ist, das gab es nicht. Die Kapitalisten, die konnten sich auf Kosten der arbeitenden Menschen hemmungslos bereichern. Es gab keinen festgelegten Mindestlohn. Es gab keine geregelten Arbeitszeiten. Es gab keine geregelten Pausenzeiten. Und auch der Unfallschutz war extrem unterentwickelt oder gar nicht vorhanden. Ich weiß noch nicht einmal, wenn es in einer Fabrik einen tödlichen Unfall gab, und die gab es durchaus öfter, ob da der Fabrikbesitzer wenigstens verpflichtet war, das Begräbnis und den Armensarg zu bezahlen. Ich weiß es nicht. Oder ob das noch von seiner Gnade abhängig war. Und für die arbeitenden Menschen, ja, waren Arbeitszeiten von 12 Stunden und mehr keineswegs die Ausnahme, sondern die Regel. Männer knabbern an ihren Fingernägeln. Scheu. Doch Mann, Frau zum Segeln. Jürgen Kuttner, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du wieder mal so ein schönes Lied mit Hartmut König gebracht hast. Bloß, ich möchte nur den Vorschlag machen, wenn wieder solche schönen Agitationslieder kommen, die doch vorher anzusagen, damit diejenigen, die sich das gerne auf Tonband aufzeichnen, das von Anfang an aufzeichnen können, so dass ihnen nicht der Anfang verloren geht. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Doch, hier ist Herr J. Also das hat ja nichts damit zu tun, wer Sie wissen, wer ich bin oder so. Also hier ist Herr J. Und ich stehe vor Kuttner, also vor irgendwie diesem Pförtner, der lässt mich nicht rinnen und die Kamera, die scheint mir ins Gesicht und so. Ich muss auch gleich zur Bahn. Also das ist auch wichtig. Also weil ich das nicht vergessen, weil sonst komme ich nicht nach Hause. Und ich finde immer, sie reden da sowas von falsch. Sie könnten ja auch mal das ganze Programm Nachrichten. Dann fallen die mal aus da unten in Afghanistan und weiß ich was, schöne Nachricht, so Prinzessin geboren, dann weiß ich was und so irgendwie was Tolles und das ist doch viel netter, dass wir auch ein bisschen schöner sitzen können. Also ich bin Herr J., Sie wissen ja nicht, wer ich bin. Und das würde mir alles irgendwie alles schöner gefallen, weil ich finde es ja nicht schön, wenn das immer so alles verkompliziert wird, dass es dann hier Knut gibt und so was. Weißt du, der Knut geht immer Marsch vorbei, weil ich kenne ihn ja nicht. Also ich war noch nie da und das ist mir auch zu weit. Ich muss mir eine S-Bahn-Fahrkarte kaufen. Und das ist zu teuer für mich. Und das ist aber auch real, darüber rede ich gar nicht, weil letzten Endes ist das Prekariat ist auch das, was ich selbst entwickeln kann aus dem, was ich ja nicht weiß, wo das, also mit dem hin soll, mit dem ganzen, also ich bin Herr J. Lieber Herr J., das scheint mir eine klare Ansage gewesen zu sein. Music. M-U-S-I-C. Music. M-U-S-I-C. wunderbar, oder? Musik, die sich selber als Musik beschreibt. Da besteht dann kein Zweifel mehr. Ich verabschiede mich an der Stelle. Tschüss, wir sehen uns, hören uns nächsten Dienstag wieder. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht am Freitag, 21 Uhr an der Volksbühne, zu den Videoschnipseln. Hört schön weiter Radio. Schöne Woche. Tschüss. But now time runs away. And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night.